was ich dich beneide, weil dass du mal so tolle junge Menschen bei dir in der Sendung hast. Das muss ja super sein. Wieso muss es super sein? Lade dir doch auch junge Menschen ein. Probier das aus. Sag mal, verstehst du denn die elementarsten Formen von Ironie nicht? Nö. Mein Lieber, nö. Genau so habe ich mir den vorgestellt. Genau so habe ich mir... langsam. Jetzt verstehst du langsam, dass ich dich verarscht habe. Mann. Was machst du denn bitte? Naja, bloß mal, um dich mal ein bisschen zu verarschen. Guck mal, da ruft den an, der will bestimmt hier Karten bei dir gewinnen. Im H2O, grünen Donnerstag. Mann. Die selbstgebrannten CDs, die brauchen immer Arschlange, ehe die irgendwie erkannt werden. Da unten, ja, aber der hat irgendwie 3 Minuten überlegt, der CD-Player. Sag mal, das ist echt, das ist ein CD-Player Modell Deutschland, würde ich mal sagen. An der Stelle. Geht auf Nummer sicher, überlegt dich in 3 Mal. Ja, weiß ich auch nicht genau. So, Kinder, dann kann ich hier langsam, könnte die Sendung eigentlich beginnen, oder? Mann, Mann, Mann, warum stehe ich hier allein? Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Oh, you yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Man mag nicht, und steh ich hier allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich alleine begleiten. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do doodle doodle doodle doodle doodle doodle dum skiddery out the doodle lamma doodle doodle yamma doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle lamma doodle lamma doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle doodle So, Kinder. Was machen wir heute hier? Mensch. Ich habe ja so ein schickes Thema, was ich jetzt bestimmt seit einem knappen Vierteljahr vor mir herschiebe. Sag mal, keiner ruft an. Also keiner stimmt ja nicht, aber fast keiner. Das ist ja auch peinlich. Glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben. Unter den Bedingungen bin ich nicht bereit zu arbeiten. Sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Ach, das gibt doch noch ein paar Leute. Supi, die anrufen. Spitze, stimmt doch nicht. Man mag nicht und stehe hier allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? So, Kinder, ich habe ja heute so lustige Musik dabei. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefreut. Total schick. 3 wunderbare Coverversionen von Fanny. 3 Coverversionen von Fanny. Und dann noch bis zum Abwinken extrem lustige, seltsame, schicke Karlsson, also wir müssen heute nicht miteinander reden, unbedingt. Jedenfalls, was mich betrifft. Mein Gesprächsbedarf, der ist sowieso praktisch bei null. Wie gesagt, ein Thema habe ich eigentlich auch, aber ach, das ist so ein schönes Thema, dass ich denke, dass ihr das vielleicht versauen würdet. Dass ich hier ein spitzen Thema verbrate, ohne dass es zu anständigen Gesprächen führt. Von daher würde ich das gerne noch mal ein bisschen vor mich herschieben. Würde aber gerne mal wissen, was ihr denn heute, von dieser Sendung erwartet. Was gewissermaßen das Beste sein könnte, was in dieser Sendung hier heute passieren kann. Man mag es und steh hier allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? So. Nachdem wir jetzt immer versucht haben, mal eine Ruhe, eine zärtliche, eine Betroffenheitssendung zu machen, da kommt ja gleich die ganze schreckliche, der ganze schreckliche Betroffenheitsdings da, kommt ja hoch und führt dazu, dass einem gewissermaßen intern, der Kaffee wieder hochkommt. Das wollen wir ja nicht. Richtig so, wir wollen ja alle ein bisschen anders sein, so ein bisschen, ach, heute kommt wieder ein schicker Song aus meiner Handbibliothek der mehr oder weniger offen antikapitalistischen Lieder. Der wäre heute zu vernehmen. Wenn jemand eine Vorstellung hat, was diese Sendung hier eigentlich bringen kann und vielleicht heute bringen sollte, der sollte dann, würde ich mal sagen, hier anrufen. Und zwar möglicherweise unter dieser Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Wandtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Man mag es und steh ich hier allein. Steh und frag mich, wie kann das gehen? So. Lieber Freund, wer bist du denn? Hi. Hi, wer bist denn du? Ich bin Markus. Markus? Ja. Naja, spitze. Ja, super. Damit ist doch schon mal eine Menge erreicht, oder? Ja, auf jeden Fall. Da sind wir ja schon richtig. Ja, wow. Eieiei, ich sag dir, das sind schlechte Zeichen, wenn die irgendwann anfangen, im Radio seltsame Geräusche zu machen. Markus! Ja. So. Was würdest du dir denn heute unter einer, sagen wir mal, Chefchen-Sendung vorstellen? Unter einer Schauensendung, eine, die irgendwie fetzig ist? Also ich unter einer urst-guten Sendung? Also ich finde, dass die Fritzhörer mir Geld schicken sollten, dass sie praktisch einen Spenden. Ach, zack, gleich raus hier, so ein Blödsinn. Hallo? 5233-11850 ist meine Kontonummer. Hallo? Ja, hier ist Toni. Hallo, Toni. Toni 17, bitte kommen. Singt der ganze Kinderchor. Kennst du wieder nicht, oder? Nee. Mann, das sind aber die Songs, die man kennen muss, wenn man selber Toni heißt. Hast du dir darüber nie Gedanken gemacht? Nee. Außerdem ist Kurt Cobain bald 10 Jahre tot. Ach so. Und außerdem ist es, finde ich, auch wichtig, wenn man mal ein bisschen irgendwie ein paar Sachen anders macht. Ich trete mit den Kindern gern den verbotenen Rasen krumm. Genau. Ich wünsch mir, dass kein Polizist mich dabei stört. Eia, eia, wären wir da, wo die Freiheit lacht, wo das Leben Freude macht. Eia, eia, wären wir da, wo die Freiheit lacht, wo das Leben Freude macht. Ah, spitze, oder? Hallo? Ach so, ich hab den runtergezogen. Hallo? Ja. Spitze, oder? Ja. Ich trete mit den Kindern gern den verbotenen Rasen krumm. Ah, auch schon mal komplett bescheuerte Wortfügung, den verbotenen Rasen. Mhm. So, Toni. Ja. Was erwartest du dir denn jetzt hier von dieser Sendung eigentlich heute? Du musst doch mit großen Erwartungen hier jetzt wahrscheinlich vorm Radio sitzen, oder? Ja. Ja, jeg doch von aus. Schön, freut mich, dass die Erwartungen so groß sind. Wir sind ja hier schließlich nicht bei Arabella Kiesbauer. Ja. Ja, aber wir sind aber auch nicht in einer Sendung, wo ich nur rummonologisiere. Trotzdem es irgendwie verdammt danach aussieht, dass es wieder eine Sendung wird, in der ich rummonologisiere. Ja. So, jetzt wir machen mal gleich mal hier Reden üben mit einem anderen Anrufer. Zack, da ist der andere Anrufer. Jetzt mal Reden üben kurz. Schwupp, schwupp, schwupp, schwupp. Guten Tag. Guten Tag, wer bist du denn? Ich bin die Carla. Carla? Genau. Ah, da verliere ich ja schon wieder gleich jegliches Interesse an Toni. Hey. Wieso? Ja. Weil ich mich viel lieber mit Carlen unterhalte, als mit Toni. Sehr schön. Genau. Sehe ich nicht ein. Sag doch, wie bitte? Sehe ich nicht ein. Ja, siehst du nicht ein, ist klar. Aber Toni, wollen wir mal ehrlich sein, war das bis jetzt ein Gespräch? War das nur ansatzweise ein Gespräch? Nee. Ja, und? Wie bitte? Hast du wohl Musik gespielt? Ja, du hast aber nichts gesagt. Ja, wenn du Musik spielst. Im Gegensatz zu Carla. Naja, dann kann man doch mitsingen. Toll. Na, was heißt denn toll? Mach ich doch auch immer. Man mag mich, drum steh ich hier allein. Selbst tolle Sachen zum Mitsingen. Na, okay. Was heißt denn da okay? Naja, ist toll. Man mag mich, drum steh ich hier allein. Na, singen tust du nicht. Carla! Was denn? Was denn? Was denn? Ja, entschuldige, Carla, störe ich vielleicht, dass Nein. ich jetzt so spät noch anrufe. Soll ich es morgen vielleicht nochmal versuchen? Nein. Nein? Hast du einen Moment Zeit für mich? Natürlich. Ich hab da nämlich, da liegt mir was auf dem Herzen, Carla. Ach, darüber würde ich zu gerne mit dir reden. Erzähl. Ich habe so ein Grundproblem mit dir, Carla. Ich finde dich so toll und habe aber so ein kommunikatives Grundproblem mit dir. Welches denn? Ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier sagen soll, vor allen Hörern. Ich schmeiß mal den Toni raus, der hört zu. Nö. Doch, Toni, du hast zugehört, der hat gelauscht. Der Lauscher an der Wand hört die eigene Schand. Narren Hände beschmieren, Tisch und Wände. Sag mal, was hast du denn für ein peitschenknallendes Lachen, Carla? Nur so. Was heißt nur so? Nur so, mir war grad so. Na Mensch, damit kann man doch Leute, kann man die doch taub lachen. Ach. Natürlich. Und wenn da vielleicht noch durch diese explosionsartige Lachen bei dir Spuckepartikel durch die Luft fliegen sollten, könnte vielleicht jemand blind werden, wenn er direkt ins Auge getroffen würde. Ah, vielleicht. Ja, Carla. Ach, Carla, Carla. Störe ich wirklich nicht? Nein. Hast du echt ein bisschen Zeit für mich? Na klar. Ja? Dass wir mal richtig so miteinander reden, dass wir mal offen auch miteinander reden können. Klar, können wir. Ja? Carla, ja. Ich habe da nämlich so ein Problem mit dir. Was denn? So, ach, Carla, Carla! Sag's doch. Boah, ja, ich trau's mich. Ach, Carla. Boah. Bist du denn wirklich, kann man denn wirklich mit dir über alles reden? Ja. Was denn so im Innersten bewegt? Ja. Und selbst wenn man richtig so ein Problem hat, natürlich. Bist du dir sicher? Ja. Ich habe ja so viele Probleme. Erzähl so. Das wollen wir gleich mal mit dem ersten anfangen? Okay. Man mag mich, drum steh ich hier allein. Nein, das war jetzt Quatsch. Ach, aber ich finde das so super, oder? Man mag mich, drum steh ich hier allein. Wie geht's dir hiermit eigentlich? Alles super. Das ist super, oder? Ich bin so erstaunt darüber, dass es mir nicht langweilig wird. Sehr schön. Immer das hier drunter zu haben. Dum, dum, dum. Ist ja auch nicht langweilig. Kannst du eigentlich perfekt Russisch, Carla? Nee, ich kann höchstens Französisch. Französisch. Na, das hilft ja nicht. Carla. Was denn? Carla. Du hast keine Ahnung, warum ich bei dir angerufen habe, oder? Ich habe ja bei dir angerufen. Ach, du hast bei mir angerufen. Na, das trifft sich ja. Carla, aber du hast keine Ahnung, worüber ich mit dir reden möchte, was für ein Problem ich habe. Nein, ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich es dir sagen kann, Carla. Du kannst es mir sagen. Willst du vielleicht erst mal mit jemand anders noch reden, dass ich auftauen kann? Nee, ich möchte mit dir reden. Ja, aber wir reden auch gleich miteinander. Wir verlieren uns nicht aus den Ohren. Sehr schön. Und du redest du denn aber auch mit jemand anders? Wenn er mir ein Thema sagt, dann erzähle ich auch mit dem anderen. Wenn der dir ein Thema sagt? Ja. Carla, ich habe ja auch so ein Problem mit dir. Was Was kann ich jetzt? Ja, das kann ich. Traue mich noch nicht. So, vielleicht, wer mal mit Carla jetzt reden möchte. Aber qualifiziert, oder? Und nicht treffen, oder möchtest du dich jetzt treffen mit jemandem? Ja, Johannes, ruf mal an. Welchen Johannes? Der heißt Johannes Kanauchow. Ach so. Warum? Wo, der soll mal jetzt hier anrufen? Ja, was? Johannes Kanauchow, das hier ist die Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Mag nicht, drum steh ich hier allein. So, Carla, hier rufen verschiedene Leute an, die glaube ich alle total irre mit dir telefonieren wollen. Können sie ja. Aber du redest dann auch ordentlich mit, also du musst, ich mache es ja nur deswegen, dass ich Vertrauen zu dir fassen kann. Verstehst du? Dich jetzt reden zu erleben, gibt mir die Möglichkeit mit dem Problem, was ich habe mit dir, vielleicht auch drüber reden zu können. Ja. Mit dir, Carla. Toll, oder? Sehr schön. Ich möchte mit dir reden und du rufst sie an. Ist das nicht toll? Oh, Carla, du machst mich so glücklich. Das finde ich ja schön. Carla, aber jetzt musst du hier erstmal den verarzten. Hallo, wer bist denn du eigentlich? Ja, ich bin der Christoph. Christoph, Carla, ja, Mensch, warte, Carla, denkst du, dass du mit dem reden kannst? Klar. Gut, dann redet. Ja, worum geht's denn? Keine Ahnung. Sex würde ich sagen. Christoph, du fliegst ja gleich wieder raus. Ja, was soll denn das heißen? Naja, schwupp, dass du draußen bist. Wer mal jetzt mit Carla und Johannes Kanauchow soll mal bitte unbedingt hier anrufen. Wer mit Carla reden möchte, der ist hier richtig. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo? Hallo? Hallo? Ah, zu spät. Hallo, wartet eben Johannes. Ist das ein Ärger? Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist Johannes. Glorik, ist das Johannes? Ist das Johannes? Nein, das ist Neo. Gleich rausgeschmissen, oder? Hallo, genau. Wer bist denn du? Hallo? Ja. Jo, hi. Du bist auch ein Mädchen? Ja, ich heiße Tamina, bin aus Schöneberg und ich habe eine ganz tolle Frage. Frag Carla. Jo, hi Carla. Was ist das elementare Zerwürfnis des Seins? Keine Ahnung. Das Nichts. Ich habe die Frage schon immer verstanden. Also das elementare Zerwürfnis des Seins. Das heißt, wenn du die Existenz, überhaupt das Dasein, dass irgendwas existiert, nimmst und es in die Bestandteile zerlegst. Ja. Das heißt, es immer weiter teilst, in die Elemente. Ja. Und wenn du im Biologieunterricht, im Chemieunterricht richtig aufgepasst hast, dann bestehen die Atome aus Elektronen, Protonen etc. Und das meiste ist an und für sich einfach das Nichts. Das meiste ist da wirklich nichts, leerer Raum. Ja. Das meiste aber noch nicht alles. Ja, aber wenn man das, was da ist, noch weiter verteilt, dann kommt man auf Quarks, dann auf Strings. Und die Strings haben sowohl Teilchen als auch Wellenform, so wie das Licht. Charakter, nicht Form. Eigenschaften. Ja. Bällchen und Teilen Eigenschaften. Und insofern kann man schon sagen, weil nämlich bei dem Licht ist das Problem, man kann es nicht in dem Sinne wirklich beweisen. Denn entweder man kann sagen... Ja, beweisen, entweder ist Licht oder ist nicht Licht. Oder wenn nicht Licht ist, ist dunkel. Dann kannst du nicht sagen, wenn Licht ist, ist nichts. Sondern dann ist hell. Wenn man mit und warum hast du gesagt, elementare Zerwürfnis? Das elementare Zerwürfnis des Seins. Was heißt ein Zerwürfnis? Was heißt ein Zerwürfnis? Die Teilung und das, was wieso dann denn übrig bleibt. Was heißt denn Zerwürfnis? Wenn also Tamina, du erzählst aber einen Schrott. Sag mal, du sollst ein Gespräch mit Carla führen, das mir die Möglichkeit gibt, mit Carla zu Carla Vertrauen zu fassen und mit meinem Problem, das ich habe, mich an sie zu wenden. Und du kommst mit so verblasenem Zeug wie Zerwürfnis. Das elementare Zerwürfnis. Wo hast du denn das denn gelesen? Kannst du mal Zerwürfnis erklären? Das heißt so. Ja und? Deswegen muss in Ägypten eine Bushaltestelle, die heißt ganz anders. Das ist doch kein Argument. Wir können uns auch über den Sinn des Lebens reden, über den Sinn des Lebens. Das ist doch völliger Quatsch. Das ist doch völliger Blödsinn. Das heißt, völliger Blödsinn. Sag mal, die fliegt raus. Zack, raus. Ich habe ein Problem und die kommt mit Zerwürfnis. Carla, bist du noch da? Ja, natürlich. Ja, aber ist mir jetzt noch nicht gelungen, Vertrauen zu dir zu fassen. Wieso nicht? Naja, weil die jetzt hier so einen Mist erzählt hat. Macht hier auf Quantenmechanik und erzählt nur Eierpampe. Echt. Harry, du, da wirst du verrückt. Hallo, wer bist denn du? Das elementare Zerwürfnis, das ist eine Rückkopplung. Wer bist denn du? Hi, ich bin Michael. Michael! Jo! Ach, ich bin ja heute wieder in einer Stimmung. Ach, hab ich wieder eine Laune. Mann, ich war eben so hilflos da drauf und dran, mich gewissermaßen ganz an Carla zu verlieren. Man mag mich, drum steh ich hier allein. Und schon krieg totale schlechte Laune, weil hier Quantenphysik Quark erzählt wurde. Genau. So, wer bist du, Andra? Fremder? Ich ja. Bin Michael. Der Fremde. Und ja, du möchtest dich jetzt genau, mit... aus Finsterwalde. Fremde aus Finsterwalde. Du möchtest dich jetzt mit Carla... unterhalten? Oh, hast muss? Du mal? Sein muss, raus ist er. Das ist doch eine Frechheit, oder Carla? Genau. Wenn es sein muss, sag mal, das ist doch Luxus. Das ist doch gewissermaßen... Brrr. Hallo? Ah, nee. Hallo? Wer bist denn du da? Ja, ich bin Chris. Hast du ein Problem, dass was du jetzt bei Carla abladen wolltest? Nee, offensichtlich nicht. Gott sei Dank. Hallo, hast du jetzt ein Problem, was du mit Carla, was du mit Carlas Hilfe klären wolltest? Ja, Sex. Das ist es ja. Oh. Sechs. Mensch. So eine Leute, die noch nie Sex haben. Genau, verstehe. Ja, aber, oder? Ja, doch. Mensch, Meier, geh raus und kauf dir einen Playboy und es ist auch erledigt. Hallo? Ja, ich bin Toff, hi. Wer bist du? Toff. Wer? Ach? T-O-Doppel-F. Poff? Ja, T-O-Doppel-F. Sag mal, die Namen werden aber auch immer ein bisschen bescheuerter, stelle ich irgendwie fest, oder? Carla, teilst du das auch? Ja, ich merk schon. Die heißt Carla, verstehst du? Und dann ruft einer an, der behauptet, Poff zu heißen. Das ist doch völlig aus dem Gleichgewicht. So geht das nicht, mein lieber Freund. Ich heiße Poff. Wie heißt du jetzt richtig? Ordentlicher Name. Frank, Thomas, Stefan, Bernhard. Ach, Piff Poff, weg ist er, Piff Poff. Hallo? Hallo? Tot. Ja, wer jetzt ein richtig ein ordentliches Problem hat, was er denkt, mit Carlas Hilfe lösen zu können, der soll mal jetzt hier bitte anrufen. Und zwar unter dieser Telefonnummer hier. Mensch, Meier. Warte, ich hat man endlich mal Gelegenheit, mal mit Carla zu reden, was man wirklich nicht jeden Tag hat. Und dann... Genau. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. So, jetzt haben wir hier ein paar Psychokandidaten hoffentlich. Hallo? Wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ja, du hast so ein Problem, dass du ein bisschen langsam bist, ne? Ich? Nö. Ja, welche Probleme würdest du denn jetzt... Ich? Nö. Welches Problem würdest du denn jetzt mit Carlas Hilfe lösen wollen? Keine Ahnung. Genau, super, raus ist er. Hallo? Hast du ein Problem? Keiner, der ein Problem hat. Sag mal, hab ich immer... Ich kann ja der Einzige sein, der Probleme hat. Hallo? Ja. Wer bist denn du? Ich bin Nils. Nils? Ja. Nils? Nils, N-I-L-S. N-I-L-S, warum sagst du da Nils? Na, ich hab doch Nils gesagt. Nee, du hast Nils gesagt, du hast nicht Nils gesagt. Du hast Nils gesagt. Hab ich ganz deutlich gehört. Ja, Nils gemeint. Aber nicht gesagt. Warum kannst du denn nicht Nils sagen, wenn du Nils heißt? Wobei, ich kann ja auch nicht Jürgen sagen, trotzdem Jürgen heiße. Ja, genau. Nils, hast du echt ein Problem? Ja, genau. Komm, wenn ich mich kritisiere, reicht es. Dann muss da nicht noch von deiner Seite nachgetreten werden. Stimmt. Genau. Hast du ein Problem, Nils? Naja. Warte, naja, überleg es dir. Wenn du, eher in Richtung geht, dann wenn es in Richtung ja geht, bomm, hast du die Gelegenheit, mit Carla zu reden. Genau, ich will mit Carla reden. Ja, aber worüber denn? Was? Worüber denn? Weiß ich nicht, irgendein Thema. Oh, zack, raus ist er hier. Hier sollen bitte Leute anrufen, die ein Problem haben. Ein Problem, von dem sie denken, dass sie das in einer Gesprächstherapie mit Carla lösen können. Mensch, Meier, ist das so schwer nicht zu begreifen. Hallo? Brot. Ja, hallo. Hallo? Ich bin's, hallo. Wer bist denn du? Jamur. Ich bin's, Mensch. Hallo, wer bist du? Jamur. Jamur? Ja. Haben wir schon mal miteinander telefoniert? Ja. Na super. Und, war ich freundlich? Nein. Naja, dann war ich's. So, Jamur, du hast jetzt ein Problem, weil du mit Carlas Hilfe denkst, lösen zu können? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Was denn für ein Problem? Ach so, wobei, ich meine, jetzt sind wir aber zeitmäßig schon so weit fortgeschritten, dass wir vielleicht erstmal eine Pause machen. Habt ihr ein bisschen Zeit, Bede? Ja, ich schon. Ja, oder? Jetzt ist doch nichts weiter zu tun. Dann hören wir jetzt mal kurz Fanny van Dan, der, glaube ich, auch schon durchaus Psychohilfe hier leistet. Ja, von seiner schicken neuen Herzscheiße-CD und dann jetzt nach dem Fritz-Info weiter. Einverstanden? Ja, okay. Und ihr trollt euch da bitte, macht's euch in der Leitung gemütlich, ja? Okay. Super, bis gleich. Jeder braucht einen, der einem sagt, dass man toll ist. Jeder braucht mindestens einen, doch besser sind zwei. Jeder braucht zwei, denn wenn der eine mal weg muss, hat man noch immer den anderen dabei. Mit dir ist jeder Spaziergang ein Open-Air-Festival. Das sagt er wirklich und er sagte auch, die Zeit vergeht viel zu schnell. Und sie dachte bloß, wie werde ich ihn los, ohne ihn arg zu verletzen. Sie kamen an eine Bushaltestelle und sie schlug vor, sich zu setzen. Und als sie saßen, da sagte sie, hör mal zu, wir sind zu verschieden. Ich finde dich sehr sympathisch, aber ich werde dich nie lieben. Du musst dir eine andere suchen, es gibt ja so viele Frauen. Er sah sie an und hinter ihr das Gesicht von Andy McDowell. Er schwieg eine Weile und sagte, na gut, das muss ich akzeptieren. Danke für die klaren Worte, es ist gut, keine Zeit zu verlieren. Jeder braucht einen, der einem sagt, dass man toll ist. Jeder braucht mindestens einen, doch besser sind zwei. Jeder braucht zwei, denn wenn der eine mal weg muss, hat man noch immer den anderen dabei. Es war eine laue Sommernacht mit unzähligen Sternen. Trotzdem waren Eiszapfen da, sie hingen an den Laternen. Er hatte sie noch nie gesehen und sagte, guck dir das an. Sie lachte, ach, die Eiszapfen, die sind da seit Weihnachten dran. Das war eine Dekorationsidee der Geschäftsleute in dieser Straße. Sie lächelte schon komisch, dass sie die Dinger vergaßen. Auch er lächelte ein bisschen, dann stand sie auf und ging. Er saß noch da unter dem Mond, der halb am Himmel hing. Dann sah er Andy McDowell an und sie fragte ihn, bist du okay? Er sah ihr in die Augen und sagte, sowas tut immer weh. Eine Ablehnung schmerzt immer, das ist doch ganz normal. Und sie hat weiter gelächelt, für ihn und für L'Oreal. Jeder braucht einen, der einem sagt, dass man toll ist. Jeder braucht mindestens einen, doch besser sind zwei. Jeder braucht zwei, denn wenn der eine mal weg muss, hat man noch immer den anderen dabei. Fanny van Dan. So, Kinder! Wenn Fritz in Berlin, dann 102,6. 102,6. Fritz Info. Ganze um 22.32 Uhr, Wetter, nachts fällt kaum noch Regen bei 3 bis 0 Grad, morgen gibt's mehr Sonne als Wolken bei Tageshöchstwerten zwischen 8 und 11 Grad und jetzt die Meldungen mit Matthias Kerkhoff. Nach einem Berlin-Besuch auf Kosten der Dresdner Bank drohen Bundesbankchef Weltige Konsequenzen. Der Bankvorstand kommt morgen zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Vorteilsannahme. Der Irak kommt nicht zur Ruhe. Bei Gefechten zwischen... Könnten wir die Musik mal ausmachen? Wäre nett. Danke. Der Irak kommt nicht zur Ruhe. Bei Gefechten zwischen schiitischen Milizen und den Besatzungstruppen starben 15 Iraker. 12 italienische Soldaten wurden bei den Unruhen in Nasiriya verletzt. In Bagdad starben 3 US-Soldaten. Sie hatten versucht, das Büro des radikalen Schiitenführers El-Sadr zu stürmen. Der litauische Präsident Paksas ist vom Parlament abgesetzt worden. Ihm werden Amtsmissbrauch und Verfassungsbruch vorgeworfen. Unter anderem soll Paksas Bestechungsgelder angenommen haben. Am 1. Mai tritt Litauen der Europäischen Union bei. Als erste Stadt Spaniens hat sich Barcelona für ein Verbot des Stierkampfes ausgesprochen. In einer geheimen Abstimmung verabschiedete der Stadtrat eine Erklärung, in der die Kämpfe als grausame Praxis bezeichnet werden. Vorher hatte es Proteste von Tierschützern aus ganz Europa gegeben. Der Verkehr auf Fritz A10 östlicher Berliner Ring, Dreieck Spree auch Richtung Dreieck Schwanebeck. Am Anschluss Berlin-Hellersdorf gibt es Brückenbauarbeiten. Die Straße wird bis 4 Uhr mehrfach kurzfristig gesperrt. Und uns erreicht gerade eine Meldung von der Bundesstraße 167, dem Bus Richtung Freienwalde. Zwischen Selo und Puschkinplatz, Kreuzung Selo, Einmündung Wriezen, gab es in beiden Richtungen einen schweren Unfall. Die Straße ist voll gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Ja, hallo, hier ist der Martin, Jule, Tobi, Benjamin, Paul, Anton, Lisa und wünsch mir Marilyn Manson, Black Eyed Peas, Bono Surround, Die Flame, von der Terrorgruppe. Ich grüße Anja, die beiden Davids, Andrea, einfach mal so für mich, alle Studenten, tschüss Lila, wir lieben dich. Open Box. Einfach nur anrufen, wünschen und grüßen. 0331 70 97 130. Open Box. Die Musik Wunscherfüllungsradiosendung mit Grüßen. Immer Montag bis Freitag ab 19 Uhr und im Radio. Fritz. Smoke on the water. Senor Coco Nutsch war das mit einem der ganz großen Hits. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, da sind ja die beiden süßen Motten in der Leitung. Ach, Carla. Carla hat aufgegeben. Ja, Mua, bist du noch da? Ja, bist du noch da? Na, das ist ja schrecklich. Carla hat aufgegeben. Ja. Na, vielleicht. Du hast ja aber auch recht. Aber womit denn? Wieso denn? Naja, sie hatte, war viel länger in der Leitung als ich auch davor noch. Na und? Dafür hat sie ja doch schöne Gespräche gehabt. Und ich hätte so dringend ihrer Hilfe bedurft. Ja, dann hast du jetzt mein lieber Scholli. Ich denke, du brauchst selber Hilfe. Ja, eigentlich schon. Ja, aber vielleicht finden wir jemanden, der dir helfen kann. Ja. Sollen wir mal kicken? Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Hi, hier ist John. John? Ja. John, und du willst ja Mua helfen? Nee, ich weiß ja nicht wie. Ja, weißt ja nicht wie, aber denkst du denn, was dich dazu qualifiziert? Immerhin hast du angerufen. Ich komme aus dem gleichen Ort wie Carla. Aus welchem Ort kam denn Carla? Aus Waldkleben bei Neuruppin. Aus wo? Waldsleben bei Neuruppin. Aus Waldsleben? Kennst du die Carla aus Waldsleben bei Neuruppin? Ja, die ging mal 5 Jahre oder so in meine Schulklasse. Ich weiß nicht, vielleicht hört sie jetzt noch zu. Und ist sie total nett und herzensklug? Na, auf jeden Fall. Bist du sicher? Ja, natürlich. Oh, Mann, so was brauche ich doch. Naja, weiß ich nicht. Na, warum leg ich die denn auf? So herzensklug kann die aber nicht sein. Na, weil sie kein Geld mehr hatte. Wieso denn? Hat die vom Handy aus angerufen? Naja, das weiß ich nicht. Nee, die hat vom Festnetz angerufen. Da kann man nachts rumtelefonieren wie ein Irrer. Das ist ja fast Flatrate. Ja, kostet aber Geld der Mutter. Ach, na, aber doch nicht nachts. Doch nicht nachts. Da kostet das Bruchteile von Zenzen. Na, aber wenn sie ein gutes Herz hat und... Ja, wenn sie ein gutes Herz hat, dann hätte sie sich irgendwie daran erinnert, dass sie ihrer Hilfe bedarf. Ja, okay, jetzt gebe ich Hilfe. Mir? Naja, nee. Nee, der Yamur. Naja, mit dir will ich mich doch auch gar nicht unterhalten. Es wird nicht Yamur ausgesprochen, es wird Yamur ausgesprochen. Yamur. Hm? Was ist das für ein Name? Türkisch? Persisch? Ja, Türkisch. Yamur. Hallo, Yamur. Ja. Hörst du nicht, musst du nicht immer Metropol FM hören? Nein. Nein? Hörst du den manchmal? Ja. Ich auch. Aber nicht immer. Ich auch nicht immer. Aber manchmal ist es schon mal gut, wa? Naja, wenn man es verstehen würde. Stimmt. Naja, wobei, ist ja dann aber wieder lässige Musik. Wobei, ich würde mir immer einen mongolischen Sender wünschen. In Berlin gibt's aber ja nicht. Das finde ich eine Schweinerei, wa? Das will eine Metropole sein. Kein mongolischer Sender, aber Metropole sein wollen. Peinlich. So, ja, Murg, würdest du dich, hast du denn jetzt Lust, dich dem John aus Waldsleben bei Neuruppin anzuvertrauen? Naja. Naja. Vielleicht hat der John aus Waldsleben bei Neuruppin ein Problem, mit dem er sich dir anvertrauen will. Nee, ich könnte ihn ja mal fragen. Dann könnte ich ihn ja sowas in der Art fragen. Was willst du ihn fragen? Soll ich jetzt fragen? Ach so, dann frag ihn mal. Okay, also ich würde fragen, warum... Wie bitte? Fies, oder? Jetzt aber lustig. Ja, ich würde fragen, warum alle Jungen irgendwie ganz schön anormal sind. Also eine gute Frage. Die soll er mal beantworten, der John aus Waldsleben bei Neuruppin. Tja. Ja, definitiv. Brauchst du mal ein bisschen Überlegungszeit, John? Nee, nicht natürlich. Überleg mal ein bisschen, John, das ist eine schwierige Frage. Warum hier sind Jungs, gerade ältere Jungs im Radio, irgendwie immer so ein bisschen anormal? Nein, die Jungs sind ja nicht nur im Radio anormal. Wie alt seid denn ihr? Was? Ich bin 14. Ich bin 15. Oh, und ja, übermorgen ist Kurt Cobain 10 Jahre tot. Ja, das war gestern schon, Mann. War der erst dann schon 10 Jahre tot? Ja, übermorgen wurde er gefunden. Nein, auf jeden Fall. Übermorgen wurde er gefunden, echt? Ja, nun hör doch mal auf. Meine Liebe, Scholli. Nein, jedenfalls ist es so, weil ich denke, die meisten... Ich hab nämlich auch verschiedene Musiken mit, die ihm gewidmet sind. Wie? Jetzt hör doch mal endlich auf. Naja, aber so ist es immer in so einem Dreiergespräch. Wir gehen immer durcheinander. Nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Nein, ist nicht. Nein, ist nicht. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Ja, und nun? Ja. Ja, jedenfalls. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Oh, Mensch, Mensch, Mensch, Mensch, Mensch. Nein, weil... Niemand mag mich. Drum stehe ich hier. Ja, nein. Ja, mich auch nicht. Deswegen rufe ich da an bei euch. Oh. Nein. Niemand mag dich, John? Nein, Mann. John? Ja, das ist mein tiefgründiges Problem. John? Nein, Mann, das war doch John? Ein jetzt. John? Ja. Ich mag dich irgendwie überhaupt gar nicht. Ja, ich sehe es ja auch nicht. Niemand mag dich! Erzähl dir die Mädchen. Na, ich will es den Mädchen erzählen, dass... Was denn? Versuchen immer irgendwie zu imponieren. Und ich denke, dass das bei den Mädchen auch nicht anders ist. Weil jetzt könnte genauso gut ein Junge anrufen und fragen, warum die Mädchen immer so anormal sind. Mädchen sind nicht anormal. Wie? Mädchen sind nicht anormal. Das kann ich gar nicht beurteilen. Sag mal, Jamo, das klingt aber auch nicht so normal. Ich? Genau. Ja. Ja, ich bin auch nicht normal. Ich bin das einzige Mädchen, das nicht das anormal ist. Nee. Ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Wer denn noch? Da kenne ich auch noch jede Menge. Die kann man dann in der Hand nicht abzählen. Hm. So sieht es nämlich immer aus. Nenn doch mal eine normale. Wer jetzt? Na, du. Ja, all meine Freunde. Freunde? Ja, das sind ja auch Jungs. Die sind normal. Freundinnen. Kenne ich ach nicht. Ach ja, ach ja. Ach ja, ach ja. Ich was war das jetzt? Sagen, ja? Ja. Johannes Kanauro. Kenne ich auch. Der geht in meine Klasse. Und warum ruft der nicht mal an? Johannes Kanauro? Aber ich denke, der hört heute auch zu. Meinst du? Ja, der mag deine Sendung total. Habt ihr euch total jetzt verabredet, hier die Sendung zu hören? Nein, aber das ist halt so... Ich fühle mich irgendwie ein bisschen verfolgt. Nein, alle... Ich kann sagen, was ich will. Immer hören irgendwie Leute mit. Wie bitte? Viele aus meiner Klasse an Kuttner, die sagen, alle Blue Moon bei Kuttner ist das Geilste. Recht haben sie. Da, ja, wollen wir uns mal nichts vormachen. Yes, that is the sound created by... So, das reicht eigentlich. Wollen wir wissen jetzt ungefähr, wo man ist. So, sag mal, aber euer Gespräch führt aber auch nicht weiter, oder? Naja, wenn du mal dazwischen jingelst... Ja, ganz lange. Ja, ich bin eben ein Trotzköpfchen. Ey, du kennst doch bestimmt Neuruppin, ne? Ja, Neuruppin, Spitzenstadt. Nein, jetzt mal im Ernst. Doch, echt? Und... Ihr von Fritz, ihr wart doch schon mal bei uns an so einer Schule, ne? Weiß ich nicht. Doch, naja, okay, denn nicht. Denn ich hab ja nicht gesagt, das nicht, ich hab nur gesagt, weiß ich nicht. Ja, ist egal. Genau. Gut. Haben wir wieder ein schönes Gespräch gehabt, bitte, oder? Mein lieber Freund, wie bitte? Wundervoll. Ja. Jamur. Ja. Jetzt sag doch mal was. Ja, ich würde ja gerne was sagen. Aber na, sag doch mal was. Na, sag doch mal. Ja, ich würde jetzt gerne wissen, warum die Jungs immer so abweisend sind. Oh, abweisend? Jetzt abweisend. Wer denn? Wir doch nicht. Hier hast du doch zwei offenherzige junge Männer vor dir. Die Frage war doch an mich gestellt, oder was? Nein, die war an mich gestellt. Nein, doch. Ja, jetzt zeige ich dir schon mit dem Finger aufs Radio. Wer? Du zeigst mit dem Finger aufs Radio? Ja. Ja, und ich fange gleich an, hier aufs Mikrofon einzuschlagen. Nein, jedenfalls von wegen abweisend, ja? Das doch, stimmt doch ja nicht, oder? So wenig nur untereinander. Wir kommen ja gar nicht zum Zug. Weißt du, weißt du, was ich mal gerne wissen möchte? Was denn? Warum sich Jungs immer gegenseitig ins Wort fallen. Ja. Warum die nicht mal den anderen ausreden lassen können. Ja, bist du ein Junge? Das ist doch total das ist doch rätselhaft, oder? Ja. Oder, was denkst du darüber, John? Ich bin nicht. John, ja, warum quatschen die immer durcheinander? Oh, gut, mal, John, weil sag du doch mal. Na, nicht, weil ich nicht leise bin, fallen sich da Jungs nicht immer gegenseitig ins Wort. Außerdem habe ich dich nicht gefragt, Jamur. Ja, du hast John, mich grad... John aus Walsleben bei Neuruppin. Kannst du mir bitte mal antworten, warum sich Jungs immer gegenseitig ins Wort fallen? Weil du... Das muss da einen Grund haben. Was schon wieder? Was schon wieder? Nein, John, kannst du mir jetzt bitte mal antworten auf meine Frage, warum sich Jungs immer ins Wort fallen müssen? Weil die immer versuchen... Weil die wahrscheinlich so imponierbar habe, oder? Irgendwie sowas würde es sein, denke ich mir. Und warum können die nicht zuhören, verdammt nochmal? John, die zweite Frage, die du mir jetzt nicht wirst beantworten. Warum können Jungs nicht zuhören? Na, weil... Du musst ja einen Grund haben. Warum kannst du nicht... Oder? Normal ist es doch nicht, oder? Halt doch einfach... Normal ist es doch nicht... Ich finde den schon echt ein bisschen, total ein bisschen gaga, irgendwie richtig bekloppt eigentlich, dass Jungs sich nicht gegenseitig zuhören können. Und gerade vor allen Dingen, wenn Mädchen in der Nähe sind. Oh, dann wird ihr Post und auf die Kacke hauen. Die müssen bloß mal Pieps machen. Mach mal Pieps, Jamur. Boah, siehst du? Schon geht es los, die Pose. Ach, ist das schrecklich. Niemand mag mich, drum steh ich hier allein. So. Kinder, seid ihr auch so traurig mit Kurt Cobain? Ja, wieso? Was heißt denn wieso? Weil er jetzt tot ist. Ey, als er tot war, als er sich umgebracht hat. Ja, da war, bist du noch im Kindergarten gegangen, hast deine Stullenbüchse genau da vor dir hergetragen. So sieht das aus. Oh. Ja und, das macht es doch nicht besser. Naja, na und? Da war mir das egal. Und 5 Jahre alt sein schützt vor Dämlichkeit nicht. Und jetzt? Vor Seelenhärte. Wie? Im Nachhinein? So rührt mich das nicht mehr so. Wieso denn nicht? Na deswegen. Ah, weil du Hornhaut auf der Seele hast. Weil du ein versteinertes Herz hast. Weil wahrscheinlich Maschinenöl durch deine Adern fließt und nicht menschliches, warmes, pulsierendes Blut. Ja, Mua, möchtest du mit so einem Typen zu tun haben? Ja. Ja, nein. Ja, Mua. Warum müssen Jungs immer sagen, was Mädchen sagen sollen? Ja, Mua, möchtest du mit... Weil sie denken, dass sie Mädchen sind. Möchtest du mit so einem Menschen zu tun haben? Hornhaut auf der Seele, Herz aus Stein und Maschinenöl statt Blut. Aber einerseits gebe ich ihm recht, man kann ja jetzt nicht jeden Tag ihm nachtrauen, sozusagen. Klar kann man. Nein, nur nicht jeden Tag, aber heute können wir nicht heute mal ein bisschen traurig sein? Ja, ein bisschen, aber man kann ja... Naja, aber vielleicht immer ein bisschen mehr? Dann zeig dir mal, wie du mal ein bisschen traurig bist. Zeig mal, wie du mal ein bisschen traurig bist. Oh, Mensch. Und jetzt zeig mal, wie du noch ein bisschen mehr traurig bist. Das klingt alles voll geheuchelt. Warum heucheln Mädchen immer? Hast du eine Antwort drauf, John? Nee, ich nicht. Weiß. Naja, siehste, ja. Ah, ja. Ja, sag doch. Jetzt ja, hab ich aber, hat mich irgendwie... Verwundert mich nicht. Guck mal, hier rufen lauter andere Menschen an. Ich werde euch jetzt mal rausflippen. Ja, tschüss. Ohne Antwort, okay, dann tschüss. Was heißt denn ohne Antwort? Ja, worauf denn? Ohne Antwort hier. Du hast ja nur Du hast schon Tschüss gesagt, John. Du hast schon Tschüss gesagt. Du musst mir jetzt nicht ins Wort fallen, nur weil du ein Junge bist. Ja. Was weißt du denn, mein Rubin? Ja, Mua. Ja. Worauf deine Antwort? Nee, warum Jungs immer irgendwie. Sind die da ja nicht? Natürlich. Nee, Jungs sind total nett. Die sind zwar nett. Die sind nett. Nein, warum die abneigend sind, wollte sie fragen. Warum brüllen Jungs immer so? Naja, weil du... Immer wenn Mädchen dabei sind, brüllen Jungs so. Nein, das regt mich so oft. Ja, mich macht das aber auch total fertig, dass Jungs immer so brüllen müssen. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Ja, nun? Ja, nun. Ist das eine Antwort auf die Frage von Jamur? Nee. Nee, ich habe ja die Hallo, Frage Jamur. Gehört, weil du mal... Hallo, Jamur. Ja, hallo, Kuttner. Hast du eine Frage eigentlich? Jungs sind nicht unnormal. John, jetzt mal ausgenommen. Und Kuttner. Wir können ja mal hier einen anderen reinstellen. Mal kicken, ob der normaler ist. Kannst du machen. Und John ist dann ganz traurig. Warum sind Mädchen immer so hartherzig? So gefühlskalt. Kannst du machen. Ja, soll er doch krepieren, der John, ist mir doch egal. Ja, aber wenn John mir nicht. Soll er eben einsam sein in Waldsleben bei Neuruppin? In Palto bei Waldsleben bei Neuruppin. In wo? In Palto bei Waldsleben bei Neuruppin. In Palto bei Waldsleben bei Neuruppin? Ja, Mann, das ist so. Ja, Mann, yo, man. Yes, sir, I can boogie. Ich hab mit so einem Hip-Hop-Gequatsch hier. Na, du sagst doch ja, Mann. Ja, Entschuldigung. Ja, siehst du. John, hör auf mit deinem Hip-Hop-Gequatsche. Jedenfalls ist bei mir hier nur 30 Einwohner in Waldsleben. Echt? 30 Einwohner? Ist doch toll. Ja. Und Carla dabei? Ah, die scheint mir total eine Nette zu sein. Brrr. Ja, meine die Oma? Möchte man sich doch verlieben. Deine Oma doch Carla. Nicht. Carla. Die Carla, die wohnt ja in Waldsleben. Ach, die wohnt in Waldsleben. Ja, wie weit ist dein Waldsleben weg? Na, 1 Kilometer. Ach so. Und warum drängelst du dich so danach, dich mit Jamur zu unterhalten, wo du doch eine Carla in der Nähe hast? Ne, ich wollte mich eigentlich mit Carla unterhalten, aber ich bin da rausgegangen, weil du zu lange gebraucht hast. Der ist unhöflich, immer, oder Jamur? Der ist unhöflich. Der ist unhöflich, wa? Ich wollte mich eigentlich mit Carla unterhalten. Ja, Mann, dann geh dann nach Walsleben. Na schon laufe ich hier mitten in der Nacht 1 Kilometer übers Feld. 1 Kilometer? Ja, aber... Ja, übers Feld zieh dich warm an. Kalt. Naja, deswegen zieh dich warm an. Nein, das ist aber warum sind Jungs so begriffsstutzig? Im Winter ist es viel kälter. Naja, ist Winter oder was? Nee, ist ja nicht mehr. Na doch. Aber nein, der kann sich nicht mal alleine warm anziehen. Da ist alles wärmer. Ich rede gleich mal mit deiner Mutti. John. Die ist hier in der Nähe. Naja, dann nimm die mal her. Nee, jetzt natürlich, nimm die mal, na logisch. Ja, warte mal, ich mach jetzt laut. Ja. Alle quatschen hier so. Wo ist denn deine Mutti? Ja, die ist da. Hi, ja, dann nimm die mal. Da, das war mein kleiner blöder Bruder. Ja, das glaube ich gerne. Scheint ja echt eine Familie von Irren zu sein. Hallo, Mutti. Was? Wen willst du jetzt sagen? Na, Mutti! Na ja, los, nur Mutti. Oh, nein, die will nicht sprechen, die ist schlafen gegangen oder so. Ja, das kann ich gut verstehen, wenn ein blöder 15-Jähriger sagt, na los jetzt, Mutti! Dass man sich da verweigert, ist ja klar. Sag mal, am 8. März war Frauentag, hast du dir Blumen geschenkt? Nee. Frag mich mal. Frauentag? Am 8. März war Frauentag. Mensch, Jamur. Warum wissen Frauen heutzutage nicht mal mehr, wann Frauentag ist? Während jeder Mann zum Herrentag sofort Hacke ist. Und wenn er nicht genau weiß. Ne, nicht wenn man nicht Alkohol hat. Jamur? Dann ist man nicht Hacke. Ja? Ja. Der hat doch gleich wieder dazwischen gequatscht, der John. Ich werde hier heute nochmal verrückt. Jamur! Ja. Ach so, ich wüsste jetzt ja nicht, was ich von euch will. Wir machen mal Schluss, oder? Das hast du schon vor 5 Minuten gesagt. So, was ist mit Mutti jetzt? Was ist mit Mutti? Die tobt da hinten rum. Oder so. Das ist doch ja nicht. Mutti ist in der Küche. Nein, Mann. Natürlich. Nein. Los, schick doch mal den kleinen Spürhundbruder los. Den Spürhundbruder? Ne, ist ja nicht ganz klar, aber der... Er ist zu faul. Na, das glaube ich gerne. Naja. Sperr den mal aus. Sperr den mal auf den Balkon schnell. Und lass ihn mal eine halbe Stunde frieren. Ach so, schade. Ja, scheiße. Ah. So, jetzt machen wir mal Schluss, oder? Naja, nun. Na, was denn? Dann schmeißen wir es raus oder nicht? Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. Nicht rausgekommen im Gespräch mit euch. Na doch, Jungs sind nicht anormal. Das stimmt. Tschüss, ihr Ben. Ja, tschüss. So, jetzt quasi Kurt Cobain, die Denkmusik. Rain, yeah. Rain, yeah, my friend. Rain, yeah. Rain, yeah, again. I'm not the only one. I'm not the only one. I'm not the only one. I'm not the only one. Hey, yeah. Do it and do it again. Wait, yeah. Wait, yeah. Appreciate your concern. You always sing and burn. Great, yeah. Great, yeah, my friend. Great, yeah. Great, yeah, yeah. I'm not the only one. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, das war eben Rape Me, covered von 386DX. Von dem steht eine ganze CD im Internet unter www.386dx.com. Super, super Platte. Legend of Russian Rock. Wenn wir Zeit haben, hören wir da nachher vielleicht noch einen Song. Всё идёт по плану. Mein Lieblingslied eigentlich. Alles verläuft nach Plan von, genau, hier, so hört sich's an. Ach toll, tolle Musik. www.386dx.com. So, aber komm jetzt. Soy yo poplano. Taschen? Hallo? Ach so. Hallo? Hi. Taschen? Hi. Wie heißt du? Anna. Anna? Ich bin mal der Taler. Ach, echt? Ja, sag mal, was war denn das? Aus Walzleben bei Neuruppin-Kala? Genau, unglaublich. So, hat sich die feine Dame vorhin aber verpisst, oder? Was war denn das? Ja, Akku alle. Sag mal, könnt ihr mal nicht... Du bist doch zu Hause, oder? Ich bin nicht zu Hause. Ich bin in Neuruppin von der Gaststätte und früher in Arstadt. Ach, echt? Ja, wir feiern hier irgendwo Geburtstag her und ich muss halt draußen stehen. Wie alt bist du denn? Das ist Elbe. Ich bin 15. Wie Johnny... Du bist 15 und frierst dir von der Gaststätte in Neuruppin nachts um 11 den Arsch ab? Ja, in meinem tollen Jugendweihekostüm hier. Du scheinst mir denselben offen zu haben. Mein liebes Kind, du hörst doch in die Falle. Ach, jetzt doch noch nicht. Was, natürlich ist um 11. Ja, Ferien. Naja, und? Na, Mann, durch Neuruppin, da ziehen doch dann betrunkene Männer. Ach, hier ist keiner. Natürlich, die kleine Mädchen in den Schwitzkasten nehmen. Ach. Was heißt denn ach? Ach. So, wo ist denn jetzt... Und haben die da in der Gaststätte nicht ein Festnetz-Anrufstelefon? Das ist doch teuer, Handy. Ach, Miller, ja, ich muss mir zahlen. Ach so, na, dann ist super. Genau. Na, dann können wir ewig. Ja, warte mal kurz, na. Schöne Grüße an Johnny. Kannst du nochmal anrufen? Wer ist denn da die andere Motte eigentlich? Ja, hi, ist Anne. Anne? Ja, genau, hi. Die Anne Motte, wollte ich doch wissen. So. So, aber jetzt, ach man, als zwei Weiber sind mir auch mal zu viel. Mensch, das war gut für dich. Genau. Ja. Genau. Carla, ich hab auch bald Jugendweihe. Ich hab schon Jugendweihe gehabt. Ja, ich hab's bald. Wollte ich nur mal sagen. Also, wenn ihr zusammenliegt, seid ihr wahrscheinlich 28, oder? Genau. Naja, das ist doch ein reelles Alter. Aber dass man das so runterteilt, ist ja auch irgendwie Blödsinn. Jetzt läuft hier ein Irrer durchs Studio. Manchmal sagt man, so ein Engel ist durchs Zimmer gegangen, aber das kann ich ja hier nicht. Mein lieber Scholli. voll, ich glaube, die haben ja so eine Umleitung, Umleitung gelegt. Das ist total richtig so. Ich stand so, die hinter dir, mit Riesenbeuteln in der Hand, schleichen die hier durchs Studio. Das ist unheimlich. Wer und man weiß, nein, ich doch nicht. Nee, aber in meinem Rücken praktisch. Und man weiß nicht, ob die nicht vielleicht ein Messer in der Tasche haben. Sehr schlecht. Oh, ja. Oh, und dann so ein zornesbebender Männeroberkörper. Das ist aber auch kein Anblick. Bei dem man mit 2 durch 24, 28 geteilte Frauen reden wollte. So, Mädels! Ja, warten. Na, jetzt müssen wir mal hier, müssen wir Butter bei der Fische. So. Der sitzt, ein Kabelklauer! Buntmetall! Der verschiebt es nach West-Berlin, das Buntmetall, und verkauft es da! Mein lieber Scholli! Na, hier ist was los! Genau. So, Mädels! Man sagt mal, wollt ihr nicht mal einen Typen fertig machen vielleicht mal? Ja, auch voll geil. Was heißt denn? Ja. Ja. So, ist denn die andere, wie heißt denn die andere eigentlich? Anne? Ja. Du bist noch da, super. Ja. Und Carla, du bist auch noch da, wa? Natürlich. Dann schicken wir mal, kicken wir mal hier, wer bist denn du? Hier ist Fini. Oh, sag mal, ist es hier heute eine Frauensendung? Ja, tut mir leid. I'm sorry. Wirklich, ja, aber nein, sollst nicht wieder auflegen. Aber das ist ja irgendwie eine totale Seltsam. Manchmal, wenn mir wirklich so das Herz danach ist, mal einer Frau das selber auszuschütten, dann rufen nur männlich, so männliche Teiggesichter an. Wir kommen doch nicht durch, wenn alle anrufen. Aber heute, oh, nur bist Frauen. Bist du ein Frauenfeind, dann hast du echt... Bin ich doch gar, ich bin doch kein Frauenfeind, sondern ich freue mich so darüber. Dann äußere dich doch. Aber das ist doch, nein, ich hab doch männliche Teiggesichter gemeint. In der Situation, wo mir das Herz nach weiblichen Gesprächen stand. Und heute, wo ich gerade prima schlechte Laune habe, dass ich jungen, pubertierenden, männlichen Anrufern mal den Weg weisen könnte, ruft das stärkt das schöne Geschlecht an. Oh, na, jetzt bin ich ja fertig. Ja, ich bin auch fertig von dem, was du sagst. Das geht. Warum denn? Na, du bist so negativ eingestellt. Ich bin doch nicht negativ eingestellt. Aber wie? Ich freue mich so, dass hier so tolle Motten gerade in der Leitung sind. Wahnsinn! Wahnsinn! Wahnsinn schon mal im Waldleben bei Neuruppin. Neuruppin ruhig mit... Na, Neuruppin ruhig so weit von. Warte mal, wie heißt denn das Mädel an der anderen Leitung? Anne und Fine. Anne, Fine, Carla. Ach, genau. Ist das toll. Drei zweisilbig bevornamte junge Frauen. Alle drei zusammen. Wir sind Jungs, ja, wie John zum Beispiel, total einsilbig. Johnny. Johnny ist wieder zweisilbig, aber der hat sich John genannt. Ja, ne, der heißt nur Johnny. Falls du bei Weißleben bei... Das ist ja ganz intelligent, Anne. So, Fine, Anne und Carla. Ich heiße hier, oder? Warte, ich heiße Caroline eigentlich, aber den Namen finde ich hässlich, also Carla. Das interessiert auch keinen, du bist jetzt einfach Carla. Carla. Okay. Alles klar. Karlchen. Nicht Karlchen. Ja, wieso denn nicht Karlchen? Carla. Naja, bitte, Carla. So, aber jetzt? Zeit Vollmond? Wo? Ich sehe den Mond. Echt? Nee, so oder? Doch, ich stehe auf der Straße hier irgendwo. Nein. Ist es kalt? Da hinten ist er, ja, über den See, ja, ist Vollmond. Ist Vollmond, echt? Ja, so ein bisschen. Über den See. Das ist nicht so ein Scheiß. Das ist schön, über den See. Ich sitze gerade im Moabit und kack mich gerade ein vor Angst, weil die ganzen Ausländer draußen rumrennen. Okay, ach, wieso rennen die draußen rum? Ja, weil ich in so einer scheiß Gegend wohne und... Was machen die immer? Ich denke an mich immer ganz doll. Mit Zitter an die Füße. Na, musst du jetzt nicht rausgehen. Du bist ja zu Hause, oder? Ja, klar. Naja, jetzt hipp nicht so an. Mag nicht, drum steh ich hier allein. So. Oh, ja. So, worüber wollt ihr denn jetzt reden miteinander? Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles reden. Ach, scheiße. Guck mal, ich kann nicht mehr so lange erzählen, sehe ich gerade, weil... Ach so. Ach nee, schon gut, schon gut, schon gut. Ach, Carla, so. Aber wir reden jetzt wirklich mal über ein Thema hier, weil die ganzen Abend... Nee, so lange kann ich nicht mehr erzählen, weil gerade meine Mutter kommt und wir gleich nach Hause fahren. Oh. Oh, Mutter. Mutter. Ach, du bist ja nicht alleine beim Arsch abfrieren. Nee, mein Cousin ist im Auto, er macht ja einen Bund, ich muss hier draußen stehen. Ach, Cousin aber, ist ja oh super. Ist aber auch kein Geschenk, wenn man zu seiner Jugendweihe so draußen auf der Straße steht. Ist doch nicht meine Jugendweihe, hier feiern wir nur Geburtstag, ich hab eine Geburtstag. Ja, dann schlimm mir noch, dass du draußen stehst. Dafür kann ich ja nicht. Hä? Ja. Oh Gott, wie jetzt? Alle besoffen hier. Was ist denn da los? Das hört sich aber echt nicht an wie eine Party, das muss ich jetzt mal so sagen, ne? Na, ich stehe da draußen, Das ist kalt. Na, und warum gehst du nicht rein? Weil ich drin nicht vernünftig telefonieren kann. Warum nicht? Ja, weil da so laut ist. Weil da auch alle besoffen sind. Drinnen alle besoffen, draußen alle besoffen. Die einzige Nüchterne bist du auf der Schwelle. Tschüss, Harald. Oh Harald, Hossa. Grüß mal von mir. Tschüss, Harald. Harald von Kuttner. Ja, tschüss, Harald. Du, was? Wie hast du den genannt? Jetzt krieg ich Mecker, ich muss das auflegen. Oh, weia. Warum denn das? Wiss ich nicht, Mutti schimpft rum. Wieso schimpft denn Mutti rum? Ja, Mutti schimpft rum. Weil du, weil du Harald was Böses nachgerufen hast? Nein, was hast weil du ich telefoniere. Ach so. Ja, weil du das bezahlen musst, oder? Ja, na, ich bezahle ja also. Ach so, da ich denke... Ich bezahle doch. Ach so. Telefonierst du? Nein, gar nicht. Bin da gar nicht nein, nein. Nein. Na gut, ich muss das aufhängen. Naja, tschüss Karlchen, also, wa? Du bist die Hühner, ne? Genau, tschüssi. Oh. So Mädels, ihr seid noch da, Bede? Ja. Wer bist denn du jetzt hier? Ja, ich bin, wie? Kann jetzt. Ich verstehe mir so schlecht. Ja, ja, weil mein Schutzblech klappert. Ich höre nicht, mein Schutzblech klappert so. So. Halt doch mal Mensch, auf, ja. Mädels. Ja. Sag mal, das ist aber auch keine Freude, mit euch zu reden. Nee, mach mal einen Jüngeren. Wieso? Nein. Hast du keinen Freund, irgendwas? Ach, weiß ich mir, nee. Ach, Mann, Jungs sind doch so doof. Mädels werden alle lesbisch. Also, wer will jetzt mal hier mit einem Jungen reden? Ich nicht. Doch, doch, lass mal machen. Du? Wir beide. Ja, lass mal jemanden noch rein. Wir ja, beide rein. Wollten mit einem Jungen reden. Ja. Bitte. Hallo, Junge? Ja. Oh Gott, du bist ja, in den du bist in die Schlangengrube gefallen. Wie heißt denn du, Junge? Ich heiße Hensa. Oh, Hensa, passt bloß auf. Gott, weißt du, wie lange ich probiere, bei dir mal durchzukommen? Das ist ja grauenvoll. Ja, bei mir mal durchzukommen, das ist eben eine beliebte Sendung. Da stellt man sie hinten an, verdammt nochmal. Du bist doch da wird schwul, nicht rumgemeckert oder? Darüber. Jetzt hört ihr auf, hier so rumzupöbeln. Ey, du bist schwul, oder? Jetzt zack raus. Ach, jetzt war sie raus, wa? Genau, wer ist denn jetzt überhaupt noch da? Hallo, ist da jemand da? Ich bin auch da. Ja, ich komm. Und er. Hast du das hier mit dem Schwul aufgebracht? Nee, Fine war das. Wo gut, raus ist er. Na, rausgeschmissen. Ja, hier. Ach, Mensch. Wieso denn? Ach, die war voll nett. Naja, aber bei mir werden jetzt hier nicht Schwule benachteiligt. Ja, aber die war trotzdem nett. Tschüss, Fine. Ja, aber die war total unschwul. Gar nicht. Ach, natürlich, die war total unschwul. Naja. Stehe ich hier allein. Genau. So, was ist denn los jetzt hier, die Gesprächsweise bei euch? Ja. Da läuft dann nix. Da ja, läuft dann nix. Sag mal, wenn ihr hier nicht einen Einpeitscher habt, einen Dompteur, der hinter euch steht und ihr sagen, in die Knute schwingt, dann sind doch Gespräche zwischen jungen Menschen heutzutage völlig unmöglich, oder? Nee, nicht wirklich, oder? Nee. So, das war jetzt die Antwort darauf. Ich mache einen klaren Vorwurf, den man ja durchaus in kompliziert gebauten Sätzen beantworten könnte. Und was kommt raus? Nee, nicht wirklich, oder? Man lernt heute keine jungen Menschen mehr kennen. Was machst du denn, wenn du irgendwo hingehst, um ihn kennenzulernen? Gehst du entweder irgendwo Party oder gehst du... Meinst du mich? Sprichst du mit mir? Mit wem sprichst nein, du jetzt? Nein, ich gehe generell so oft quasi auf deine Antwort. Und jetzt in komplizierten Sätzen, so wie du das haben wolltest. Ach so, aber Party ist doch kein komplizierter Satz. In dem Party vorkommt, der ist nicht kompliziert. Nein, aber wo geht man denn heute noch hin, um Leute zu treffen? Shop. Früher weiß ich nicht. Der ins Internet. Ja, oder so. In irgendein hier Dorfcafé gegangen und dann gab's da halt Leute. Dorfcafé. Von wo aus rufst du denn an? So weit ist ja heute nicht mehr. Von wo aus rufst du denn an? Ich rufe aus Berlin an. Na, da gibt's ja genug Dorfcafés. In Berlin gibt's Dorfcafés. Naja, richtig. Nee. Nee, schon Dorfcafé wieder eine schlagende Antwort von deiner Seite. Nee. So. Na, wie heißt denn die andere, die da noch drin ist? Wie heißt die? Fine, nee. Carla, nee. Anne. Ja. Ja, nur Anne. Na, wo gehst du denn hin, um Leute kennenzulernen? Und jetzt sag ich Partys. Ja, naja. Nee. Wollt ihr euch jetzt Anne? Von wo aus rufst du an? Aus Brandenburg. Aus Brandenburg? Ja. Achso, das ist zu weit weg, wa? Ist nicht weit, also es geht. Sonst hätte ich euch ja jetzt schön schon wieder verkuppelt. Ich fahre morgen nach Berlin, ja. Echt? Ja. Was machst du denn da? Kudamm shoppen. Oh. Ja. Oh. Lässt du bloß die Kassierer kennen. Ah? Stimmt. Ja. Nicht blöde geantwortet, oder? Ja. Ja, nu? Ich hab dir eine Frage gestellt. Ja, was hast du gefragt? Tut mir leid, ich hab nicht zugehört. Ja, das sind so. Und dann nur noch meckern, dass man nicht zuhört. Tut mir leid. Sag. Nee, wo willst du hin, um Leute kennenzulernen? Erzähl mal. Ich fahre nach Berlin, gehe shoppen und dann lernt man meistens irgendwelche Leute kennen oder auf irgendwelchen, na gut, Partys jetzt. Sollte ich ja nicht antworten, aber ja, weiß nicht, auf der Straße meistens. Auf der Straße, was sagt, geht überhaupt ja nicht. Wie kann man denn auf ein Mädel auf der Straße ansprechen? Was sagt man der? Na, weiß nicht. Spitzenfrage, Spitzenfrage, genau. Da bin ich jetzt aber auch mal gespannt. Na, man wird halt angequatscht so, von wegen, hi, wie geht's und so, bla bla und dann irgendwann... Ja, was muss ich dir denn sagen? Und da lässt du dich von so... Wichsern mit gegelten Haaren anmachen? Mit, hi, wie geht's? Die Haare sind schlimm, oder? Klar. Wenn sie gut aussehen? Ja. Und wenn sie nett sind. Und wenn nicht, dann... Ja, aber die sind doch nicht nett. Wer sagt, hi, wie geht's? Genau. Richtig. Mein Gott, Mann. Mann. Oder geht ihr mit jedem Idioten mit? Weiß ich nicht. Na, natürlich, klar. Bist du sicher, dass es nicht so ist? Ja. Was gibt dir die Sicherheit? Ich weiß nur, dass ich mit dem nicht mitlaufe. Das habe ich da gar nicht nötig. Woher weißt du, dass wenn nicht er mir sympathisch ist und ich mit ihm rede... Aber woher weißt du denn nicht... Aber vielleicht ist es doch jeder Idiot. Was? Vielleicht ist es doch gerade jeder Idiot gewesen, mit dem du jetzt mitgegangen bist. Ich gehe doch nicht mit dem mit. Sondern? Ich rede mit dem und dann gehe ich wieder. Worüber denn? Worüber redet man, wenn man auf dem Kudamm Shop ist? Oder? Aber jetzt halt nochmal, muss ich nochmal dazwischen fragen. Du bist jetzt auf dem Kudamm shoppen. Ja. Jetzt kommt einer an mit einem Muscle-Shirt und Gel im Haar und sagt, hey, wie geht's denn so? Worüber redet man dann? Keine Ahnung, was man halt noch so macht und so, woher man kommt. Und der Edmund echt, ist ein Spitzengespräch, ist dann richtig so, hey, wie geht's denn so? Und was sagst du denn? Gut. Gut. Ja, mir geht's auch gut. Und jetzt wieder das alte Gespräch. Ja, genau. Ja, wo kommst du her, wie alt? Ich bin von hier. Gehst du auch so gerne shoppen wie ich auf dem Kudamm? Was sagst du dann? Ja. Ja, dann sag ich, ja, ich gehe auch so gerne auf dem Kudamm shoppen. Da lernt man so nette Leute kennen. Da musst du noch sagen, ey, du bist mir sympathisch, gib mir mal deine Handynummer. Ne, das sag ich später, zwei Sätze später, genau. Wo kommst du eigentlich her? Du scheinst mir doch eine tüchtige Dorftroller zu sein. Ah, schon empfindest du den nicht mehr als nett, oder? Nein, warum aber denn? Trotzdem, ich wohne erst seit einem Jahr hier. Im wo gehst du hin? Was? Wo gehst du jetzt hin? Was machst du heute noch? Naja, Mann, wir sind praktisch auf dem Kudamm. Wo gehst du hin? Was machst du heute noch? Einkaufen. Ja, und dann? Nach Hause gehen. Ich kenne ja einen ganz tollen Club. Ja, schön. Da würde ich dich gerne mal einladen zu... Nee. Da siehst du schon wieder King kennengelernt. Naja. Und immerhin weichtet. Trotzdem, ich weiß nicht, wie es so läuft. Das kommt einfach. So, wie wir es eben durchgespielt haben? Nee, anders. Wie denn anders? Ja, wie anders? Hättest genau. Mich ja jeder, genau, hättest mich jederzeit korrigieren können. Naja. Dann können wir ja nochmal anfangen. Hi, wie geht's denn so? So, bis dahin ist okay, oder? Okay, dann sage ich gut, mir geht's gut und dir. Ja, und dann... Oh ja, mir geht's auch ganz gut. Gehst du auch so gerne auf den Kudamm shoppen und lernst Leute kennen? Nee, das fragt man nicht. Ah, fragt man nicht. Was denn? Dann fragt er ja, find dich nett. Kann ich dir ach so, machen? Schnell? Hm, genau. Echt? Genau. Ja, ey, ich find dich nett. Kann ich dir deine Tüten tragen? Nein. Ach so, nicht? Was, sondern? Tüten ist aber zweideutig, oder? Tüten ist überhaupt nicht zweideutig. Du kriegst keine Backpfeife. dann fragt man, ja, kann ich deine Nummer haben? Nee, ach so, echt? So? Ja. Na, und ist doch, na, nee, nicht, aber nicht nach 15 Sekunden, oder? Doch, natürlich. Und dann hey, wie geht's denn so? Na, gut, und wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Kann ich deine Nummer haben? Ja, und wenn ich ihn jetzt finde, dann gebe ich ihm meine Nummer. Und wenn er scheiße ist, dann sage ich, ich habe kein Handy oder ich habe einen Freund oder keine Nummer. Und hast du mich jetzt nicht gefunden? Ja. Kann ich deine Nummer haben? Ja. Spitzen Antwort. Kick ihn an, du. Ja, wer alt bist du eigentlich? Zeig doch nicht. Nicht du. Wer? Wer denn? Anrufer. Ich hab den Namen vergessen. Ich gehe so gerne auf dem Kudamm shoppen. Nicht du. Vielleicht wollen wir uns morgen auf dem Kudamm beim Shoppen treffen. Ja, können wir machen. Okay. Jetzt will ich trotzdem gerne das vielleicht bei einem Schuhladen. Ich gehe so gerne in Schuhläden. Siehst du wussten wir nicht. Ach so, Rantinetti, ach so, italienische, okay. Halblederschuhe. Mm. Das ist aber dahinter. Ach, die sind toll. Mama, grüß, und wie steh ich hier allein? Wenn sich mit mir Kinder unterhält. Das ist scheiße. Ich mache hier so eine schöne Sendung und Kinder redet mit mir. Alleine wirklich. Steh und mach, wie kann das möglich sein? Wie kann das möglich sein? Wie kann das möglich sein? Nein. Guck mal, Kuttner merkt, dass, dass die Sendung auch ohne ihn zustande kommt. Ja, siehst du, das können wir auch ganz alleine machen hier sowas. Ben, frag mich, wie kann das Sünde sein? So. Nein, wie alt bist du? Ich bin 15. Mag mich, ich bin hier ganz allein. Die sind hier alle 15, die hier anrufen. 14. 14 oder 15? 14. 14 oder 15? 14. Dabei gibt's doch praktisch ja keine 14, 15-Jährigen mehr. Wo bleiben die alten Säcke? Na, wo sollen die alle hin sein, die 14, 15-Jährigen? Na, ja. Hier die Leitung blockieren, das ist schrecklich. Genau, frag mich, was kann denn schöner sein? Ach gut, na, jeder macht dich. Echt, mach. Man mag mich, warum steh ich hier allein? So. Komm, rede mit uns. Nee, ich will jetzt mich eingeschnappt. Ey, Kuttner? Ja? Wann ist Kurt Cobain jetzt eigentlich gestorben? Wie heißt du eigentlich? Sebastian. Ich weiß von dem. Sebastian, gehst du auch so, dann in Schuhläden? Wer jetzt? Na, Sebastian. Icke. In Schuhgeschäfte. Was tragt ihr für Schuhe? Schöne Schuhgeschäfte. Was tragt ihr für Schuhe? Italienische, randgenähte Leder, feine Lederschuhe. Und du? Tonschuhe. Wer? Ganz normal, ich mach mir da nicht so. Tonschuhe, dann trage auch Tonschuhe. Ja. So, wen findest du jetzt netter von uns schuhmäßig? Na, wenn ihr beide Tonschuhe tragt. Ach so. Wartet mal, ich sag euch, wenn man Kurt Cobain getrunken hat. Ich trage aber total fetze Tonschuhe. Der ist Montag gestorben. Am Montag? Mit ja, so, gestern. Mit so Neonstreifen an der Seite, dass man die nachts. Echt? Ich hab dass man da erkannt wird. Siehst du ihn? Ich auch! Ja? Ja! Von Adidas? Ja, ja. Ach, Quatsch, ey. Kick ihn an, oder? Hast du die wirklich? Ja. Quatsch. Ja, doch. Ich finde dich total nett. Gibst du mir deine Nummer? Ach. Sebastian, ich finde dich aber auch total nett. Gibst du mir deine Nummer? Ja. Sebastian, du doch nicht. Sebastian. Ich gebe dir nie jeden. Was machst du morgen Abend noch? Wollen wir uns mal zum Shoppen treffen, bitte? Sebastian? Ach nee, du, ich hab morgen ein Wichtiges zu tun, weißt du? Er ist morgen schon mit mir verabredet. Geh ja morgen schon. Stimmt's? Wo denn? Kudamm. Wo denn? Auf dem Kudamm? Ja, auf dem Kudamm. Mann, das ist aber eine ganz große Straße. Naja, H&M und Wilgene und die ganzen Felder. Genau, New Yorker, Pimkies. Ah, oh, nee. Pimkies ist spitze. Oh, Pimkies ist super. Ja, und Allseer und so eine Scheiße, wa? Und New Yorker ist so toll. Oh. Ah, und Pink und Kloppenburg. Boah. Ja. Oh, da könnte ich mich rinlegen in Pink und Kloppenburg. Ja. Oh. Sebastian, vielleicht sollten wir mal zu Pink und Kloppenburg shoppen gehen. Und uns grün-lilane Turnschuhe kaufen. Grün-gelb, dass wir mal beide ein bisschen wild aussehen. Die gibt's aber nicht da. Und dann noch eine ordentliche Handyschale dazu und einen Klingelton runtergeladen. Und dann sind wir aber, dann sind wir top! Ja. Das Geilste ist doch in der S-Bahn, das Handy auf volle Lautstärke und dann erstmal 10 Minuten klingeln lassen, oder? Ich hab's noch nicht ausprobiert. So muss man doch, kriegt man doch bestimmt jede Nummer. Allein wenn jeder weiß in der S-Bahn, dass da Handy klingelt. Kennst du das denn? Da sitzt du in der S-Bahn und irgend so ein Idiot lässt sein Handy klingeln. Und so nach 10 Minuten, oh. Na, weil ihm vielleicht peinlich ist, so unangenehm ist, in der S-Bahn zu telefonieren. Ja, was ich eher lustiger finde, ist, wenn ein Handy klingelt, dann gucken alle nach. Das finde ich geil. Ob es ihr Handy ist. Da hat doch niemand mehr denselben Klingelton, oder? Natürlich. So viele Polyphon-Handy-Klingeltöne, Handys gibt's auch noch nicht. Ja, aber das ist für jedes scheiß Handy gibt's 100 Klingeltöne und jeder sucht sich das raus, was ihm gerade... Ich könnte dir nicht sagen, was für... Sagt mal, wo wollt ihr euch denn morgen treffen eigentlich? Am Kudamm. Na, aber wo denn da? Sag mal, der Kudamm ist groß. Denkst du, da steht die Beda Lene? Hast du denn jetzt Lust, den Sebastian mal von Angesicht zu erleben? Ritzelt mir? Ja. Ja, klar. Was heißt denn ja klar? Das klingt so nachlässig, Sebastian, da bin ich an deiner Stelle beleidigt. Denn nicht, jeder nicht hin. Nee, kann ich ja nicht. Ach so, siehst du, warum denn nicht? Ja, weil ich morgen Training habe. Was für ein Training? Handball. Handball? Nee, Radsport. Radsport? Ja. Super. Nicht schlecht, oder? Die Sportler, die sind ehrgeizig und sind diszipliniert und bringen Mülleimer runter. Also da geht dir echt was durch die Lappen. Anne. Ihm geht was durch die Lappen. Dir geht was durch die Lappen. Ein seriöser Typ mit Ehrgeiz. Zielvorstellung und Disziplin. Der weiß, wovon er redet. Genau. Mann. Was denn, Mann? Nein, und morgen kommen wieder die Volldeppen. Ja. Und hi, wie geht's denn so? Ich finde dich sehr sympathisch, gibst du dir deine Nummer. Gehst du auch so gerne shoppen? Reisen und hinterher ein bisschen chillen. Mm. Boah. Boah. Boah. Hör auf. Boah. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Genau, das ist was ich mich immer frage. Wer singt es denn eigentlich? Ist eigentlich irgendwo runterladen? Nee. War echt nicht? Das ist eine LP. LP, ein Longplayer aus dem Jahre 1900, da gab's euch überhaupt noch ja nicht. Aus dem Jahre 1986. Und wer singt das? Sandra. Das ist ein Weib? Die drei Dateien von deiner. Ja, aber das hört man doch. Nee. Man mag mich, und steh ich hier allein. Was hast du gemacht? Ich hab mir mal so ziemlich sämtliche MP3-Dateien von deiner Website runtergeladen. Oh, da musst du aber ganz schön geackert haben. Ja, klar. Da ist ja schon jede Menge, oder? Und der Musik? Sind geil, zum Beispiel die Godzilla von David oder so, wie der heißt. Ja. Das ist geil. Ja, die sind alle super. Ja, klar. Wenn du dann auf die Zusammenschnitte gehst, da kannst du auch runterladen bis zum Abwinken. Warst du da schon mal? Ja, klar, den Island-Test zeigt zum Beispiel. Na, aber da sind ja irgendwie fast alle Zusammenschnitte, die der je gemacht hat. Was, alle? Ja. Ich war schon lange nicht mehr drauf. Na, die sind da immer auf Zusammenschnitte Download. Und da sind bestimmt 100 Zusammenschnitte. Mach ich mal. Genau. Naja, macht das mal. Aber Kinder, sag mal, ich denke, ihr seid doch die Surfer. Und dann kommt er nicht so weit. So, jetzt, Kinder, jetzt müssen wir aber Schluss machen hier. Kommen ja gleich wieder Nachrichten. Was? Ach so, ihr trefft euch jetzt morgen nicht auf dem Kudamm, wa? Ach, ist das schade. Ich kann mir ja immer ihre Handynummer geben. Ja, kann ich machen. Na, geht doch aber nicht. Wie denn? Könnt ihr euch so verstehen? Jetzt redet mal miteinander. Ich sag mal, versteht ihr euch? So, versteht ihr euch? Ja. Habt ihr euch verstanden? Echt? Ja. Ach so, aber ich verstehe euch nicht mehr. Ja, aber das ist ja jetzt gut. Willst du mit meinem Handynummer? Stimmt, genau. So, na, dann nehmt euch mal hier eure Handynummer. Ich quatsche mal hier munter ein bisschen drüber und mach mal. Man mag mich, drum steh ich hier allein. Sag mal, funktioniert das so? Nee, so funktioniert. Ach so, dann darf ich nichts sagen. War so. Bin ganz leise. Ja, aber so hört ja jeder mal. Geht das so? Ja, ich kann ja Steuergeräusche machen. Störe ich's, ja? Achso. Nein, ihr seid jetzt praktisch nicht zu hören. Das muss ja irgendwie... Hört ihr euch so laut wie vorher? Hallo, hört ihr euch so laut wie vorher? Nein. Ach nee, na dann ist schwierig. Oh, was machen wir denn da jetzt? Nee, im Radio hört ihr euch nicht, aber hört ihr euch im Telefon? Mann, Kinder, stellt euch doch nicht so dämlich an, denn wechselt jetzt die Telefonnummer so schnell das geht. Solange ich hier noch gute Laune habe und pfeife. Seid ihr fertig? Er ist weg. Hallo? Er ist weg. Nein, bin ich nicht. Ich höre es gut nie. Oh. Wie machen wir denn das jetzt hier? Du schreibst dir ihre Nummer auf und gibst sie mir dann. Nee, das ist mir zu kompliziert. Hat ihr da E-Mail-Adresse? Ja. ike@hensa.de. Was? I-C-K-E, also Icke. Warte mal. I-C-K-E, das kann man sich da merken. Icke, der hätte Kicke mal, Ohren, Fleisch und Beine. Nee, warte mal. Ja? Hier. Ich sitze da okay. Und wer steht draußen? Icke. Also ike@hensa.de. At was? At Hensa. Hensa, wie schreibt man denn Hensa? Sag mal, warum mussten du Icke buchstabieren, aber Hensa nicht? H-A-E-N-S-E-A. H-A-E-N-S-E-A? S-E-R. S-E-R. Henser. .de. .de. Er at henser.de. Ich at henser.de. Und Jule, du? Anne. Anne. Ich schreib dir morgen. Ja, echt? Voll. Doch, mach ich wirklich. Da bin ich mal gespannt. Ah, hat wieder zwei Menschen zusammengeführt. Doch. Ja, danke schön. Tschüssi. Okay. Da seid ihr jetzt praktisch in einer Gruppe, ein Rudel gewissermaßen. Und Icke? Man mag nicht und stehe hier allein. So, Zusammenschnitt, nicht Zusammenschnitt, sondern Coverversion von Fanny van Dunn. Max hat eine wunderbare, der Kumpel hier von Henning on the Highway. Henning on the Highway und Max treten ja praktisch immer im Doppelpack auf, sodass man die leicht verwechseln kann. Aber der Song jetzt ist von, da machen wir erstmal den anderen Song, machen wir danach den von Max. Jetzt machen wir, der ist auch toll. Das ist eine super Coverversion von Sebastian Hanke. Sebastian Hanke ist ja jemand, der seit ewigen Zeiten hier schon immer wunderbarste Coverversionen, damals noch Marianne-Songs, endlos, prima, wunderschön gecovert. Er hat auf meinen speziellen Wunsch hin Funnies, ich will den Kapitalismus lieben, gecovert und rausgekommen ist echt eine total lässige, entspannte, so Dub-Reggae-Nummer. Sebastian Hanke mit einer großartigen Coverversion von Funnies. Ich will den Kapitalismus lieben, hier ist er. Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht. Dabei verdanken wir ihm eine Menge. Wo wäre unser Wohlstand ohne ihn? Er ist das Element, das uns verbindet. Er ist der Strang, an dem wir ziehen. Er holt aus jedem von uns das Beste. Hoch lebe die Konkurrenz. Wo gestern noch Trabi stanken, fährt man heute BMW und Benz. Doch was ich bin, das bin ich durch ihn. Ich hab ihn verinnerlicht, na klar. Der Kampf ums Dasein hält mich in Bewegung. Sonst wär ich faul, da ist doch wahr. Es ist so oft die Rede von sozialer Kälte. Aber die gab beim Neandertaler schon. Jetzt haben wir wenigstens Heizung und warmes Wasser und Telefon. Ich will den Kapitalismus lieben, denn er liebt mich ja auch. Ich habe alles, was ich brauche. Ich will den Kapitalismus lieben. Ich hoffe, dass er das hört. Ich will den Kapitalismus lieben. Mit allem, was dazu gehört. Das liegt wahrscheinlich an den Scheißverlierern, die sich immer auf andere verlassen, die ihr Leben nicht geregelt kriegen und mir ein schlechtes Gewissen verpassen. Liegt an dieser christlichen Erziehung, an dieser komischen Schwäche für die Schwachen. Als ob das die besseren Menschen wären, da kann ich nur lachen. La la la la la la la la la la la la la la la. Sebastian Hanke mit Ich will den Kapitalismus lieben, eine wunderbare Coverversion von Fanny van Dunnen. Wenn Fritz in Oranienburg, dann 102,6. Fritz Info. Es ist 23 Uhr und 34 Minuten. Das Wetter, nachts fällt kaum noch Regen bei 3 bis 0 Grad. Morgen gibt es mehr Sonne als Wolken. Bei Tageshöchstwerten zwischen 8 und 11 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kackhoff. Bundesbankpräsident Welteke soll einen Urlaub auf Kosten einer fremden Bank zugegeben haben. Nach Informationen der Bild-Zeitung hat er sich nach einem Wiener Opernball von einer österreichischen Bank zu einem mehrtägigen Aufenthalt einladen lassen. Weltike steht schon wegen eines von der Dresdner Bank gesponserten Luxusaufenthalts in Berlin zusammen mit seiner Familie unter Druck. Der Vorstand der Bundesbank kommt morgen zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen, um die Vorwürfe zu prüfen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts einer Vorteilsannahme eingeleitet. Der Irak kommt nicht zur Ruhe. Bei Gefechten zwischen schiitischen Milizen und Besatzungstruppen starben 15 Iraker. 12 italienische Soldaten wurden bei den Unruhen in Nasiriya verletzt. In Bagdad starben 3 US-Soldaten. Sie hatten versucht, das Büro des radikalen Schiitenführers El-Sadr zu stürmen. Der litauische Präsident Paksas ist vom Parlament abgesetzt worden. Ihm werden Amtsmissbrauch und Verfassungsbruch vorgeworfen. Unter anderem soll Paksas Bestechungsgelder angenommen haben. Am 1. Mai tritt Litauen der Europäischen Union bei. Der Verkehr, Fritz, mit einer Meldung von der A10 östlicher Berliner Ring, Dreieck Spreeau Richtung Dreieck Schwanebeck zwischen Hellersdorf. Nein, bei Hellersdorf, beim Abzweig Hellersdorf gibt es Brückenbauarbeiten und die Autobahn wird mehrfach gesperrt und das Ganze noch bis 4 Uhr in der Früh. Ansonsten wünschen wir eine gute Fahrt. Ihr hört sie, ihr mögt sie, dann wählt sie. Fritz liebt Musik. Ihr bestimmt sie und wählt eure Lieblingssongs in die 20 plus 1, eure Fritz Charts. Letzten Sonntag auf der 3. Auf der 2 und auf der 1. Änderungsvorschläge? Fritz.de 20 plus 1. Eure Fritz Charts. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr und im Radio. Fritz. Man mag nicht und steh ich hier allein. So, jetzt aber erstmal die Coverversion von Max, nicht zu verwechseln mit Henning on the Highway. Der hat auf eine spezifische Weise, die schon ziemlich lässig ist, Rottweiler gecovert. Er war ein Rüde. Er lebte irgendwo in einer waschen Hütte mit plattgedrücktem Stroh. Sein Herrchen war schon lange tot, auf Rauchen gab's nicht mehr. Das Häuschen stand vernagelt und stand da kalt und leer. Rottweiler hat vom Müll gelebt, davon gab es genug. Er sammelte Romane, die er nach Hause trug. Er las am liebsten Krimis, wegen der Spannung logisch. Doch er mochte nicht die Blumen, er stand auf psychologisch. Er hatte eine Freundin, die schiefe Madeleine. Die hatte nur 3 Beine und konnte trotzdem stehen. Sie schlief mal hier, sie schlief mal dort, sie wollte sich nicht binden. Wenn Rottweiler was wollte, musste er sie erst mal finden. Rottweiler, Rottweiler, lauf nicht so viel herum. Rottweiler, Rottweiler, das bringt dich nochmal um. Rottweiler, Rottweiler, lies lieber einen Roman. Und wenn du ihn ausfasst, fang einen neuen an. An einem grauen Wintertag, da fiel der erste Schnee. Rottweiler wachte mittags auf und alles tat ihm weh. Er fasst den Rest von gestern und dachte sich, na schön, ich glaub heute brauch ich Liebe, ich mach was mit Madeleine. Er suchte sie im neuen Park, im Hof von Fleischerbäcker, da lag ne Wand voll Hackfleisch rum, die schmeckte fast noch lecker. Er lief zum Schulhof zum Real und dann noch in die Altstadt, da war sie auch nicht und er rief, jetzt hat nichts aber bald satt. Er trank aus einer Pfütze, fast einen Liter Himmel, dann setzte er sich hin und kratzte sich am Bauch. Die Sonne sank, sie war schon rot, sie wurde immer röter. Rottweiler sah sein Spiegelbild, er war ein alter Köter. Rottweiler, Rottweiler, lauf nicht so viel herum. Rottweiler, Rottweiler, das bringt dich nochmal um. Rottweiler, Rottweiler, lies lieber einen Roman. Und wenn du ihn ausfasst, fang einen neuen an. Er trottete nach Hause Was und was musste er sehen? In seiner Hütte war schon jemand und Madeleine. Er trieb sie auseinander, Madeleine fiel dabei um. Der andere blieb stehen und brachte ihn fast um. Rottweiler hat geblutet, Madeleine hat fast geweint. Der andere sagte hau ab und es war nett gemeint. Madeleine sagte Rottweiler, sag mal, was fällt dir ein? Sie sah ihn an und sprach, du weißt, ich kann nicht anders sein. Wir brauchten nur ein Plätzchen und du warst ja nicht da. Da hat der andere geknurrt, Schluss mit dem Blabla. Mach dich vom Acker, Alter, wir wollen weiter schicken. Und übrigens, ich wohne jetzt hier, lass dich hier nie mehr blicken. Rottweiler, Rottweiler, lauf nicht so viel herum. Rottweiler, Rottweiler, das bringt dich nochmal um. Rottweiler, Rottweiler, lies lieber einen Roman. Und wenn du ihn auspasst, fang einen neuen an. Er schleppte sich zum Fluss mit allerletzter Kraft. Er dachte schon, ich schaff's nicht mehr, aber er hat's geschafft. Dann ging die Sonne unter. Sie war noch halb zu sehen. Sie schien auf was zu warten. Und dann kam Madeleine. Sie nahm ihn in den Arm. Okay, sie war verdorben, aber sie war da. Und dann ist er gestorben. Die Sonne war verschwunden. Sie hatte noch was vor. Die Wellen summten leise. Knocking on heaven's door. Madeleine hat ihn geschoben. Ihr Freund hat ihn gezogen. Das Wasser nahm ihn mit. Er schwamm ein Weilchen oben. War das dein Mann? Fragte der Freund. Madeleine murmelte, nee, es war noch gar nicht dunkel. Es lag ja so viel Schnee. Rottweiler, Rottweiler, lauf nicht so viel herum. Rottweiler, Rottweiler, das bringt dich nochmal um. Rottweiler, Rottweiler, lies lieber einen Roman. Und wenn du ihn auspasst, fang einen neuen an. Schöne letzte Version, oder? Max war das. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, ihr Scheißerchen da draußen. Man mag mich und steh ich hier allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich alleine wirklich. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? So, so, so, so. Wir telefonieren jetzt hier munter weiter rum, oder? Das ist hier die Telefonsendung. Das ist hier das Motto der Sendung praktisch. Sie werden sagen, aber es gibt doch auch unpolitische Sendung. Ja, eben, ja, liebe Eltern. Natürlich, aber auch Sie haben eine politische Funktion. Genau, so sieht Sie das sind aus. Zunächst einmal das Deckmäntelchen, das die wahren Absichten, die wahren politischen Absichten verschleiern soll. Ist ja noch mein. Und Sie schaffen gewissermaßen in vielen Fällen eine Idylle, eine bewusste Distanz vom gesellschaftlichen Leben, nicht vergessen, den Menschen auch den ein bisschen Song aus die Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen. Aus meiner Handbibliothek der mehr oder weniger offen antikapitalistischen Songs hier zu spielen, oder? Na, machen wir noch. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wobei ein bisschen Kurt Cobain-Hudelei müssen wir hier aber auch noch machen, oder? Na, machen wir dann alle. Irgendwie hat er. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Außerdem, wenn er hier nicht durchkommt, dann ruft er eben einfach hier an. Ist ja nicht so, dass es hier nur eine Leitung gibt. Ey, das ist der RBB, ist echt ein starker Sender. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731-3932. Hier haben sie 1250 Milliarden in Sand gesetzt. Da kann man doch erwarten, dass zwei Leitungen da sind, oder? So, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Wie geht's? Das ist aber auch gleich mit einer Intimität fängst du das Gespräch an. Naja. Was ist auch denn hier für ein Licht heute wieder im Sender hier? Du. Nee, lass mal, das ist schon okay. Das Licht ist immer entweder zu hell oder zu dunkel, auf jeden Fall ist es scheiße. Nach jedem Vielleicht geht's doch langsam mal zu Energy oder was. Warst du da schon mal, haben die da besseres Licht? um Gottes Willen. Ach, kicke an, der Kerkhoff, du. Draußen. Der sitzt draußen und hört Energy. Das bringt doch nichts. Ist doch Frechheit, wa? Ja. Ja, der soll mich hören. Ja, das lobe ich hoch. Ja. Naja, ja. Bei Bennett haben sie das Geld wenigstens im Märkischen Land gesetzt. So, wer bist denn du? Björn. Björn? Du musst dich eigentlich noch von vorher senden. Nee. Mich erinnern. Nee. Mit der Mona. Ich muss mich überhaupt an der Stelle erinnern. Ach, warst du mit der Verabredung, Titte? Ja, richtig. Wir haben noch bis früh um fünf telefoniert miteinander. Und denn? Und dann das klingt ja ein bisschen traurig, wenn ihr bis fünf telefoniert. Das ist ja wirklich irgendwie eine totale moderne Form von Vereinzeltheit, oder? Nee, und zwar war es ein bisschen langweilig und nachher ist mir der müde geworden und haben wir aufgehört. Und denn? Na, und dann hat sie mir noch ein paar SMS geschrieben, ich hab zurückgesimst. Ja, oh, ist das, das nennt man Entfremdung. Ich hoffe mal, dass sie jetzt zuhört. Ja, warum habt ihr euch ja nicht mal, ich hab euch doch darauf eingeschworen, dass ihr euch auf den Milchkaffee trefft oder irgendwas, oder? Nee, ich habe über das Radio meine Telefonnummer bekannt gegeben und dann hat das auch hier gebimmelt und alles. Ach so. Gott sei Dank hat das dann irgendwann aufgehört. Waren da noch andere interessante Kontakte dabei? Ach nö, das waren bloß mehr oder weniger Männer gewesen, oder beziehungsweise junge... Ach so, mehr oder weniger, also weniger Männer gewesen. Junge Kerle da. Ja. Ach, aber warum hast du dich denn nicht mal mit der verabredet, Mona? Ich meine, so hieß früher immerhin in der Zone noch ein Kaffee. Ja. Oder? Also ich meine, das wird ja heute heißen sie alle mit Liter, die Mädels. Nee, du, bei uns drüben in Polen hier, gleich an der Grenze, gibt es sogar noch diesen, wie hieß der damals hier, diesen... Na, wie ist Grunde? Was meinst du, Goldbrand? Goldbrand? Nee, Goldi? Gold... Mokkafix Gold. Ach so. Den gibt's wieder, ja, in Polen drüben. Wieso in Polen? Weiß ich auch nicht warum, aber das haben sie übernommen. Kick mal an, du, der Pole, oder? Mhm. Schön. Weil die deutsche Firma ist rübergegangen, kann auch sein. Genau. Weil so, ja. Warum hast du dich denn nicht mal getroffen mit der? Na, ich weiß ja nicht mal, wo die herkam. Nee, aber ihr telefoniert bis sonst wann, da könnte man sich ja kurz mal danach erkundigen, oder? Hätte man machen können, ja. Und warum nicht? Halt wahrscheinlich verschwitzt. War denn so ein schreckliches Gespräch mit der? Ach, ganz im Gegenteil. Also, war ganz angenehm. Nee, aber warum verabredest du dich da nicht mal mit der? Naja, hast du eine Freundin? Nee, siehst du. Du bist doch so einsam. Ja, aber was bringt nicht, Jürgen? Weil die ist doch schon ein bisschen älter als ich. Na und? Naja. So toll. Ja, und andere sind ein bisschen jünger als du. Ja, deswegen. Und andere sind vielleicht noch bekloppter. Bringt doch auch nichts. Außerdem wie alt war die denn? Sie hat einen Freund. Außerdem ist sie, warte mal, Mitte 30 war sie. Und wie alt bist du? Ich bin 23. Na und? Hättest du Probleme mit einem 10 Jahre jüngeren Mädel? Nee. Schwierigkeiten würdest du kriegen mit dem Auge des Gesetzes. Ja, na, das außerdem. Ja. 23. Ikeatensa.de. Naja, meinetwegen. So, aber jetzt, warum hast du jetzt angerufen hier? Schon wieder total auf Brautschau oder was? Sag mal, das ist ja keine Kuppelsendung. Nee, wart ja letztes Mal auch nicht. Stimmt. Du wolltest bloß nette Menschen haben und ich denke, ich bin einer. Deswegen habe ich heute wieder angerufen. Ach so. Sag mal, aber denkst du, dass Leute, die von sich selber sagen, dass sie nett sind, dass sie wirklich nett sein können? Na, sonst würde ich das nicht sagen von mir selbst. Ach so, ja, das zeugt davon, dass du das denkst. Gesunde Einstellung, ja. Wieso ist das eine gesunde Einstellung? Naja, ich meine... Von keinem bleichen Zweifel angekränkelt? Positive Energie. Ach, nein. Positive Energie ist ja scheiße, das ist Kapitalismus. Positive Energie. Nein, positive Geist. Das ist ja Blödsinn. Schlechte Laune, Depression, Terror, Nerven, rumkotzen. Das ist irgendwie ein produktives Selbstbewusstsein. Um Gottes Willen. Was heißt um Gottes Willen? Na, ich demonstriere hier Dienstag für Dienstag, aber bleibe irgendwie nachahmungslos. Ja, das ist auch ein bisschen hemmend, glaube ich. Was ist ein bisschen hemmend? Na, die Leute können dir doch nicht gleich antworten. Das Hemd ist einem näher als die Hose. Ja. Ah, schon wieder ein Spitzenwortspiel, die waren Karla Wallauer. Ja, hast mal ganz überrumpelt damit. So, naja, logisch. Naja. Soll ich dich unterrumpeln? Geht doch ja nicht. Nee, das stimmt. So. Machen wir jetzt ein bisschen Musik? Ja, ein bisschen Musik und dann kannst du noch jemanden dazu nehmen. Ja, oder? Wir können aber auch mal Schluss machen. Oh nee, das glaube ich ist nicht was so. Was heißt denn oh nee? Hast du dich nicht gut mit mir unterhalten? Finde ich gar nicht. Na, haben wir uns unterhalten? Ja. Nein. Doch. Wo denn? Wie denn? Gerade eben. Nein, Quatsch. Nee, mach mal. Also was denn? Ein bisschen Musik würde ich gerne hören und dann würde ich noch mit jemandem sprechen, Jürgen. Kriegst du das hin? Nee. Ach doch. Nee, wir machen mal Schluss jetzt so viel, hier. So viel ich bin jetzt so depressiv. Was? Ich werde jetzt so depressiv. Warum? Naja, weil ich irgendwie, weil jetzt jemand nette Menschen nicht nervt. Oh, ich will keine netten Menschen, nett bin ich selber. Ja, siehst du? Das stimmt. Hier, siehst du? Hi. Kurt Cobain is speaking. Kurt Cobain is speaking. But nevertheless, you are listening to Scratch Food with Kutner. You know? Don't miss it. Das ist echt die Stimme aus dem Zwischenreich. Ja, der spricht ein bisschen, als wenn er ein Verbrecher am Telefon ist. Ja, als wenn er tot ist. Verstellte Stimme. So, Herzchen, ich danke dir mal für deinen Anruf, ja? Ach, das ging ja schnell heute. Ja, krieg mal hin an, oder? Ach. Aber hier warten andere, Tausende. Deswegen sag ich ja, du kannst doch... Na, siehst du, du bist nämlich nicht nett, sonst würdest du nämlich sagen, oh Mann, ey, lass doch die anderen mal zu Worte kommen. Du hast gerade eben gesagt, du hast zwei offene Leitungen. Nee, ich muss mir das jetzt mal anhören. Nee, also ich möchte zunächst... Nee. Es geht los, Mann. Nee. Damit nee. Muss auch, nee. Damit muss... Aus. Achtung. Nee. This is Jerry. Guten Abend. An alle Arbeiter... Warte, ich rufe dich. Also ich möchte zunächst einmal sagen, das ist... Nee, das bringt's alle nicht. Hi. Buenas noches. Dies ist. Hier wird das Beispiel 23. Schönen guten Abend. Hallo, ihr Radiohörer. Hi, Kutner. Liebe junge Schnitten. Doch nun ist es ja wieder. Les dragons de notre vie. Ah, super. Ne sont que des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Französisch ist immer gut. Genau, vielen Dank für deinen Anruf. So. Hi. Kurt Cobain is speaking. Courtney killed me. But nevertheless, you are listening to Scratch Food with Cooper. Don't miss it. Yourself. If you're changes, here we are now. Entertainers, undisturbing. If you're changes, here we are now. Entertainers, and I know. How do you not know? No data. How do you change us? I am. Dang. Alright. Your friends, it's fun to us and to pretend. She's all the ball and self a all. Oh no, I know. And dirty word. Hello, hello, hello, how are you? Hello, hello, hello, how are you? Hello, hello, hello, how are you? Hello, hello, hello. With the lights out, it's less interesting now. And getting up, I feel too thick and contagious to you now. Entertainment, yeah, yeah, yeah. I'm worse at what I look best, and for this gift I feel blessed. A little group has always been and always will until then. Hello, hello, hello, how are you? Hello, hello, hello, how are you? Hello, hello, hello, how are you? Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. let them come now. And that ain't I feel too dead. And the contagious they are now. And the famous, yeah. Yeah. Yeah. I forget just why I taste. Oh yeah, I guess it makes me smile. I found it up. Was hard to find. Oh well, whatever, never mind. Hello, hello, hello, how are you? Hello, hello, hello, how are you? Hello, hello, hello, how are you? Hello, hello, hello. With their lights out, it's left and just here now. And that ain't us, I feel stupid. And contagious here now. And the famous and the latter. And the winner and the guitar. And the guitar and in the yard. And in the yard. And in the yard. And in the yard. And in the yard. kann das möglich sein? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, weiter geht's hier, oder? Ach so, da geht die Nummer vom Halbautomaten. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So. So, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Stinkst du, Muschi? Etwa wieder eine Spitzenansage. Hallo. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Pubertät ist, glaube ich, schlimmer als Hunger. Hallo? Jo, hallo. Wer bist denn du? Der Daniel. Der Daniel. Genau. Na, du rufst doch schön aus dem Süden unseres wunderbaren Vaterlandes an, oder? Aus Sachsen-Anhalt. So sieht das aus. Genau. Aber aus wo? Aus Sachsen-Anhalt. Ach, hör auf, hör auf! Komm, hör auf! Wieso? Na, weil du willst, dass du mich damit auf die Palme bringst. Wieso? Das gibt's. Sachsen-Anhalt gibt es nicht. Doch. Quatsch! Nein, das ist jetzt irgendwie nachgewiesen. Ja, wieso? Ich hab Was denn? Wie? Ich hab das Hörspiel noch nicht bis zum Schluss gehört. Welches Hörspiel? Ja, hier der Talk Funkos, da ja, ging's doch hoch um die Identität von Sachsen-Anhalt. Nicht um die Identität, um die Existenz. Ah, genau, das habe ich gerade. Ja, aber die gibt's aber nicht. Ja, um was sonst? Was? Um was sonst? Da habe ich das nicht richtig verstanden. Ja, das glaube ich gerne. Ja. So, was machen wir denn jetzt? Sag aber nicht wieder Sachsen-Anhalt, sonst wäre ich verrückt. Gut. Sonst dreh ich total durch. Naja, gut, dann ist von Sachsen. Ich habe ja sowieso ein Problem. Man mag es und steh ich hier allein. Genau. So, ach Mensch, eigentlich wollte ich ja heute mal einen vollständigen Song von der wunderbaren Sandra bringen. Also, mir gefällt es auch. Ja? Na, ja. Das freut mich doch, das freut mich doch. Von wo kommst du? Hör auf, sag's nicht! Aus Bitterfeld. Genau, sag doch Bitterfeld, aber sag nicht Sachsen-Anhalt. Bitterfeld gibt's vielleicht. Wobei, da wird ja, die haben die doch, hast du neulich den Spiegel gelesen? Da steht drin, dass Bitterfeld bald ein Dorf ist. Ja. Also hat sich doch sowieso schon halbiert, die Bevölkerung, oder? Wie viel habt ihr da noch? Zählt ihr immer mal durch? Macht ihr immer mal Fahnenappell? Naja, nicht oft. Also nee, man macht ganz selten Fahnenappell nur? Naja, das hat ja nicht so viel Sinn. Und wie viel waren das letzte Mal da? Irgendwas mit 16.900 oder so. Kick mal, aber so weit könnt ihr dann doch noch zählen. Ja, naja, also ich mach das ja nicht. Du zählst nicht? Du zählst nicht mit? Da ja. Seid ihr 16.901 eigentlich. Ja. Ja, schön. Mensch, wir müssen ja auch noch das wunderbare antikapitalistische, aus mein Lied aus der Handbibliothek der mehr oder weniger offen antikapitalistischen Lieder bringen. Ja. Naja, das kriegen wir auch noch hin. So, worüber wollen, was machen wir denn jetzt hier miteinander? Willst du auch jemanden Nettes kennenlernen? Klar, immer doch, gerne. So, hallo, wer bist denn du da? Hallo, Kuttner. Ja, hier ist jemand Nettes, der dich kennenlernen will. Wie heißt du denn? Wie heißt denn du? Wie heißt du? ILJA gesprochen. Ilja? Genau. Genau. Und Bitterfelderaner, wie heißt denn du? Daniel, na super, dann haben sie jetzt wieder getroffen. Nee, Lea und Daniel habe ich wieder nichts. Und Bitterfeld wisst nur von Berlin und Bernau und so Action, wisst ihr. Was? Na, der Daniel aus Bitterfeld wisst ja nicht, was abbiegt in der Hauptstadt, so, wisst ihr. Ja, und? Du weißt nicht, was in Bitterfeld los ist, oder? Das ist ja eine Frage, da hast du recht, guck mal. Genau. Ja, und du weißt ja auch nicht, was in der Hauptstadt los ist. Das stimmt auch wieder. Was siehst du, also wisst ja nichts. Wenn man ich jetzt mal. Ich muss melden wegen. Du weißt schon, wegen dem Antikapitalismus und wegen den Antideutschen und so. Das bringt mich mal ein heute Abend. Was wolltest du denn jetzt sagen? Da wollte ich sagen, dass die große damals, die haben Antifa.de zu einem Haufen Scheiße verfallen ist, weil die sich gestritten haben zwischen Antideutsch und Antiimperial. Ja, ach, hör auf, lass das ja zu deinem Antikapitalismus wiederum passen würde vielleicht. Nee, ja, nee, hat damit ja nichts zu tun. Echt, nee? Nee. Mit dem Antifa, das Anti können sie schön streichen, hat schon Wolfgang Neuss gesagt. Anti ist ja auch doof, ich bin auch kein Anti von denen, weißt du? Ich bin ja so Bernauer und mit Leib und Seele. Bernauer? Ja, natürlich. Ja, was redest du dann von der Hauptstadt? Na, ist er nicht weit. Deshalb schreibt man ja, ist nicht weit, ist nicht weit. Bitterfeld ist in Neuen am Uni weit. Bitterfeld ist natürlich auch eine Hauptstadt für sich, weil ja Bitterfeld ist ja berühmt für und berüchtigt und so. Wofür denn? Na, für Bitter und Feld und ist schon. Naja, Bernau ist auch... Bitterfeld, Industriestand also, oder? Ja, jetzt nicht mehr so. Und sehen wir uns nicht in dieser Welt, dann sehen wir uns in Bitterfeld. So, genau, das meine ich ja. Genau. Aber das ist natürlich ein Spruch, der eigentlich darauf hindeutet, dass Bitterfeld möglicherweise ein Paradies sein könnte. Möglicherweise, aber man weiß nicht genau, weil die Bitterfelder wollen sich rausrücken mit der Sprache. Genau. So. Ach, und ihr wolltet euch jetzt kennenlernen? Natürlich, ja, klar. Flirten und... Naja, klingt jetzt Bede nicht so... Was sagst du? Ja, flirten und so. Was machen die Bitterfelder? Geht jetzt hier nicht so richtig weiter bei euch. Bei mir jetzt aber auch nicht weiter. Ich hab so plötzlich so einen Schwächeanfall. Gut, mal, nee, du bist doch schon auch alt und da musst du mir aufpassen. Jetzt halt mal die Klappe, sag mal. Na, wir kommen hier gleich mal rüber. Also, was soll denn das? Der Jüngste. Zack, ja, alt und schwupp bin ich weg vom Sender hier. Genau. Überleg dir, was du sagst. Nee, Kunda ist voll jung und fett. Nee, zu Wasch. Nee, auch nicht, stimmt auch nicht. Jung und fetzt stimmt auch nicht. Nein, stimmt alles nicht. Ach. Oh Gott, hab ich einen Schwächeanfall jetzt. Jürgen, nein. Mein lieber Scholl, was machen wir denn jetzt hier? Vielleicht finden wir mal jemanden, der jetzt hier mal richtig volle Pulle fortmoderiert. Wir sind hier lauter Bewerber. Ich muss euch jetzt mal hier kurz mal rausschmeißen. Jetzt wollen wir mal sehen. Hallo, fühlst du dich denn jetzt hier geistig imstande, hier weiter zu moderieren? Oh, keine Ahnung, aber ich probier's gern mal. Weißt du, wie Heidegger geschrieben wird? Mit Doppel-G oder mit einem einfachen G? Mit einfachen G würde ich sagen. Falsch. Also jetzt ganz ungünstige Voraussetzung. Tachchen. Was fehlt denn, wenn man Theodor Adorno sagt? Was fehlt denn da? Ja. Mensch, da fehlt das W in der Mitte. Hallo, wer bist denn du? Wieso? Der dritte Waldclaim da jetzt in dieser Sendung. Also, machen wir weiter hier. Hallo, willst du jetzt hier, hast du jetzt den Ehrgeiz hier, den Rest noch durchzumoderieren? Kriegst du das auf die Reihe? Ja. Was heißt denn ja? Ja, ja. Was verbindet Bloch mit dem Leben? Dein Homo. Nee, der Ernst. Hallo? Hallo. Da traut man sich jetzt ja nicht zu fragen. Wieso? Na? Wie heißt denn hier das Mädchen von Michael Ende? Ach Mensch, was fragst du? Ach Mann, naja, aber Ena muss doch mal hier weiter moderieren. Hallo, wer bist denn du? Ja, wo ist Nina? So, jetzt nennen wir noch mal einen großen, reißenden ägyptischen Strom mit drei Buchstaben und einem I in der Mitte. Nils? Und einem L am Ende. Wie bitte? Nils. Super! Ja, sag doch. Mensch, kick mal Ena an, das ist ja nicht schlecht. Nina? Ja. Nina! Und ja, hallo, ich wollte dich eigentlich bloß mal nerven, weil ich auch aus Sachsen-Anhalt bin. Ja, aber Sachsen-Anhalt gibt's doch praktisch gar nicht. Nee, ich weiß, aber trotzdem, ich bin ja mal trotzdem geboren, nein. Als es noch ja, ab, weißt du? Ja, nee, glaube ich nicht. Ja, ach, da erbst du vielleicht noch. Das ist aber lange her. Wie alt bist du denn, sag mal? Naja, das muss doch vor dem Krieg gewesen sein. Hä? Das muss doch vor dem Krieg gewesen sein. Wie alt bist du denn? Auch, Alter. Wart doch. Ja, da waren noch praktisch noch die Steinzeitmenschen, wa? Nina. Zwischen dem Zweiten Weltkrieg und Steinzeit liegen auch ein paar Jahre. Wie alt bist du denn, Nina? Ich bin 17 praktisch. Was fiebt denn da bei dir immer so? Das ist mein Akku, der leider sich langsam den Ende. Ach so, ne, dann machen wir mal lieber Schluss hier, sonst kannst du ja jetzt auch nicht die Sendung weiterführen. Hallo? Guten Tag. Tag, wer bist denn du? Carla. Carla, schon wieder? Schon wieder. Oh Mann, das nervt aber auch jetzt. Oh. Wieso nervt das? Ja, man fühlt sich ja verfolgt. Ich mag dich einfach deswegen. Was? Ich mag dich einfach. Na, du kennst mich doch ja nicht. Nö, aber deine Sendung so. Aber was ich für ein Stinkstiefel bin. Findest du? Ja, ein Kotzbrocken. Ach. Doch. Ach. Doch. Man mag es und stehe ich hier allein. So, aber ich wollte ja nochmal ein richtiges Lied von der bringen, wa? Von Sandra, oder? Da sind wir jetzt alle gespannt, total, oder? Ach, das antikapitalistische Lied fehlt ja auch noch. Mensch, Maya, wir kommen hier in die Bredouille. Mach das. Soll ich jetzt mal was willst du jetzt zuerst hören? Ein antikapitalistisches Lied oder irgendwann von Sandra? Irgendwann von Sandra. Von Sandra? Ja. Na, dann hören wir uns jetzt mal Sandra an, oder? Okay. Okay, bis gleich. Oder? Aber das geht aber schnell hier, oder? Naja, so geht es doch, oder? Haben wir ja von dir gelernt. Ja, eben. Ja, Mensch, ganz schön feuchtfröhlich, die Sandra heute, oder? Sehr schön. Ich bin ein See. Was sie meint? Tja. Mensch, Kuttner, sag mal, Warum zittert denn deine Stimme so, sag mal? Ich stehe auf dem Balkon und rauche. Wieso? Weil Mutti sonst Terror macht, wenn Mutter du drinnen rauchst? Na gut. Warum rufen denn nur noch Kinnings bei dir an? Sag mal, du fliegst gleich raus. Naja. Nö. Wir sind ja nun nicht alle Kinder mehr. Hm? Wir sind ja nun nicht mehr alle Kinder. Wie alt bist du denn? Wie alt bist du denn? Ich? Darum fragt man nicht nach ihrem Alter. Wie alt bist du? 20. Oh, da zeichnen sie dich aber auch durch eine irre Erwachsenheit ja, aus. Okay. Unglaublich. Ja, Wahnsinn. 20-jähriger Balkonraucher. Oh. Da denkt man, was für ein Mann, oder? Ja, männlich. So richtig John Wayne-mäßig. War das vorhin der Björn, der letzte Woche auch hier das ewige Gespräch mit dieser Mona hatte? Weiß ich nicht. Ja, hat er ja gesagt. Ja, der hat's behauptet. Aber mir war doch so, als ob die echt doch was hatten miteinander, oder? Und du hast sie doch so ewig gequält. Der hat doch gelogen wie... Echt? Das klang ja so echt. Naja, so klingt's, wenn Kerle lügen. Ja, ist schlimm. Und dass Leute sich, also Kerle vor allem, sich immer ins Wort fallen müssen. Johnny. Genau. Wie heißt du? Ihr wollt mich provozieren, oder? Allerdings. Ach. Wird nicht. Ich habe gerade einen Schwächeanfall. Woran liegt's? Ja, nicht. Vorsichtshalber habe ich auch schon mal einen Betriebsarzt gerufen. Ein Betriebsarzt? Ja. Habt ihr echt einen Senderarzt, ja? Ja, einen Sendungsarzt. Der wird extra für die Sendung hier abgestellt. Ja, dann lass dir mal einen Einlauf, eine Infusion. Vorsicht. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Sag mal, hier ist eine Dame dabei. Ach so. Genau. Entschuldigung. Die kommt doch überhaupt gar nicht zu Wort. Ja, sollte mal was sagen. Weil du nur, kann ich deine Telefonnummer haben und sie dann keines weiteren Wortes mehr würdigst. Die gibt sie mir ja nicht. Na, zu Recht. Wieso denn? Na, würde ich auch nicht. Nicht? Ein 20-Jähriger, der behauptet, erwachsen zu sein, aber auf dem Balkon raucht. Da wissen wir doch. Nicht, naja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Die ganzen 14-Jährigen. Zwischen Baum und Borke, eine Scheibe und eine Sternzett. Tja. Oder? Da hat man doch lieber einen dreckigen Stock im Auge. Oder Sandra? Carla? Carla heißt ich. Carla? Ja. Genau. Sag ich doch. Seid ihr jetzt zu Hause in Walsleben? Ja, ich bin jetzt zu Hause. Und deine Mutter hat inzwischen aufgehört zu meckern? Meine Mutter ist unten, ich wohne ja oben. Ach so, und der Cousin? Der ist zu Hause unter Tattoo. Na, Cousin? Jetzt ist er fertig, oder? Na, Cousin? Der freut sich jetzt bestimmt. Der freut sich überhaupt gar nicht. Der ist total, der kriegt jetzt total rote Ohren. Okay. Ist da noch jemand bei dem Cousin? Nee, da müsste Alene sein. Alene? Ah, schade. Sonst hätten wir jetzt jemanden aufhetzen können, der ihn piesackt. Weiß ich jetzt auch nicht genau wie, aber irgendwie wäre das schön gewesen. Ja. Mensch. So. Ah, Mann, wir leiden alle unter einer derartigen Vereinzelung. Wir können nicht mehr miteinander reden. Merkt ihr das auch? Ja, ist das schrecklich, oder? Du hast kein Thema mehr für deine Sendung. Diese totale Atomisierung der Gesellschaft. Brrr, das macht mich fertig. Da muss ich gleich ein antikapitalistisches Lied spielen. Oh ja, bitte. Ja? Ja. Naja, logisch. Na klar. Das wurde... Gut. Ist das Komische? So wie der einzige Kapitalismus lebende noch Kapitalismuskritiker ist, der sich traut, der Papst ist, sind die tollsten antikapitalistischen Lieder stammen vom Kirchentag, zum Beispiel 1975. Und das ist aber ein bisschen zweideutig. Ihr dürft jetzt nicht lachen, sondern ihr müsst euch auf die antikapitalistische Aussage konzentrieren. Okay. Ja, Ehrenwort, versprochen? Selbstverständlich. Gut, okay. Dann wollen wir jetzt mal hier hören. Du kleine Lüterin, alle Sets, Platz 7, was hast du alles schon gelötet? Was ist von dem Mehrwert deiner Arbeit übrig geblieben? In deiner ganz erbärmlich schmalen Lohntüte, du meine Güte! Das gleiche, schaut Platine her, Widerstände reinstecken. Und dann der Geruch vom Lötzinn und täglich derselbe Blödsinn. Du kleine Löterin, alle 6, Platz 7, was hast du alles schon gelötet? Was ist von dem Mehrwert deiner Arbeit übrig geblieben? In deiner gottserbärmlich schmalen Lohntüte, du meine Güte! Vielleicht hast du sogar das Mikrofon gelötet, durch das wir jetzt singen, wer weiß es. Vielleicht hast du sogar den Stereo-Set gelötet, durch den du jetzt unser Lied hörst. Du kleine Löterin, alle 6, Platz 7, was hast du alles schon gelötet? Was ist von dem Mehrwert deiner Arbeit übrig geblieben? In deiner gotzerbärmlich schmalen Lohntüte, du meine Güte! Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Aber Blödsinn, Blödsinn ist schon echt ein Spitzenreim, oder? Auf jeden Fall. Und Mensch, der hat ja schon eine echte Menge gelötet, so. Jetzt vorsichtig. Jetzt stell dir deine Erwachsenheit nicht durch Anzüglichkeit unter Beweis. Ey, niemals, niemals. Keine Anzüglichkeit. Nur schon ja. So, ach, kinderleidig unter einem Schwächeanfall, das ist ja unglaublich. Warum verarschst du den Kurt Cobain so erbärmlich? Ich hab den ja nicht verarscht. Ich fand, das waren großartige Coverversionen, die da zu hören waren. Ja, alle. Ich bin großer Fan. Ja, schick. Ja, Aber sagen Hornhaut auf der Seele zu anderen. Und dann ja. So schlechte Cover spielen. Das sind keine schlechten Cover, das sind Spitzencover. Genau. Das muss man bloß erkennen. Genau. Du hast Hornhaut auf der Seele. Hast du auch schon JBO gespielt? Und auf dem Trommelfell. Ich spiele nicht blöde Coverversionen. Mensch. Siehst du? Hm. Das geht hier nicht weiter. Ich muss euch gleich wieder rausschmeißen. Nein. Doch. Nee, wir machen jetzt JBO. Nee, nicht JBO. Schwupp, weg ist er. Fies, oder? Stell einen Alarm an. Oder du hast vorhin ein Problem gehabt. Jetzt kannst du das erzählen. Ja, jetzt ist auch vorbei. Ach so, schade. Jetzt leide ich hier so unter Schwäche. Wir müssen ja auch noch den Anrufbeantworter hören, verdammt nochmal. Mach doch. Hallo. Rufst du immer noch von Handy aus an? Ja. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Das tut teuer. Ach na, und ich zahle es einfach, der ist gut. Oder rufst du dann nachher nochmal an? Nö. Dann hören wir jetzt nämlich den Anrufbeantworter. Und dann kommen ja Nachrichten und so. Ist ja nicht so schlimm. Oh ja, okay. Fremd bin ich eingezogen. Nee. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Nochmal. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Nun bin ich gerade, ruf nun an. Und weiß auch gar nicht, warum so richtig. Ja, gut, na, ich bin ja die Zahnspange aus Kreuzberg. Ja. Der Moi war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Bleimauliges. Ein Mitmensch hielt zumeist das Maul und galt, ob dieser seltenen Gabe Land auf, Land ab als Musterknabe. Dabei war er nur schandbar faul. Was geht heute hier? Mit euer Geflüster? Ist ja scheiße. Ich höre zwar noch nicht lange Fritz Radio, aber ich werde weiterhören. Ich lasse mich von euch nicht wieder machen. Schön, ihr Säcke. Habe ich neulich mit Plattenspieler auf dem Spammel gefunden. Ich finde es geil. Hört mal. Wartet mal. Quatsch. Hallo. Irgendwas. Also irgendwie Flocko oder der Wassertropfen? Evergreen. Ein Optimist muss er die Segel streichen, tut's keinesfalls wie unsersgleichen. Er streicht sie kühn, grün. Man kann denn überhaupt nur einigermaßen sich in der Welt zurechtfinden, wenn man ganz überzeugt gleichzeitig Atheist und Eklektiker ist. Ein Eklektiker, das ist jemand, der sorgfältig auswählt aus dem riesigen Gedankengebirge, was uns unsere Vorfahren hinterlassen hat, und das nur übernimmt, was er nach gründlichster Überprüfung als verwendbar heraussortiert. Ja, ich bin's, Mario, hi. Es wäre geil, wenn in der nächsten Sendung mal diesen einen Schwachkopf da nicht mehr bringen könntet, der andauernd so einen intellektuellen Scheißdreck labert. Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Das Leben ist mir zur Last. Welches ist das metaphysische Wesen, das mir verbietet, mich zu töten? Es ist die Natur. Welches ist das andere Wesen, das mir befiehlt, mich der Bürde des Lebens zu entledigen, dessen Freuden ich nur noch schwach, dessen Leiden aber ich umso stärker empfinde? Es ist die Vernunft. Die Natur ist ein Feigling, der nur an Selbsterhaltung denkt und will, dass ich seiner Existenz alles zum Opfer bringe. Die Vernunft ist das Wesen, das mich Gott ähnlich macht, das den Instinkt unter seinem Fuß zertritt und das mich lehrt, einen festen Entschluss zu fassen, nachdem ich alle Gründe wohl erwogen habe. Es zeigt mir, dass ich nur Mann bin, wenn ich der Natur Schweigen gebiete, sobald sie sich einer Handlung widersetzt, die allein alle meine Leiden heilen kann. Es hat mich überzeugt, dass der freie Wille, mich zu töten, ein Vorrecht ist, das Gott mir verliehen hat, um mich zu lehren, dass ich allen Tieren überlegen bin, die er auf Erden geschaffen hat. Denn es gibt kein Tier, das sich selbst tötet oder an Selbstmord denkt, mit Ausnahme des Skorpions, der sich aber nur vergiftet, wenn er vom Feuer eingeschlossen ist und weiß, dass seine Rettung nur mit Brandwunden zu erkaufen ist. Dieses Tier tötet sich selbst, weil es das Feuer mehr fürchtet als den Tod. Endlich sagt mir die Vernunft, dass ich mich nach dem göttlichen Orakelspruch töten muss, der lautet: Qui non potest vivere bene, non vivat male. Diese 8 Worte haben eine solche Kraft, dass ein Mensch, dem das Leben zur Last ist, unmöglich aufschieben kann, sich selbst zu töten, sobald er sie vernommen hat. Qui non potest vivere bene, wer nicht kann, gut leben, er lebe nicht schlecht. So sieht es aus, die Telefonnummer für alle Philosophen oder endlich mal, also da würde ich mich ja mal freuen, einen vernünftigen Heidegger-Vortrag kann man hier ablassen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Sanne ást þínar Ó pappi minn Þú ávallt tókst mitt svar Aldrei var neitt Svo ástulegur eins og þú Ó pappi minn Þú ætíð skildir allt Viðin tíð Er leitin þú Sandi blíkt Þú breyttir sorg í gleði Ó pappi minn Ég dáði þína léttu lund Leikandi kátt Þú lékst þér á þinn hátt Ó pappi minn Hve undur samleg ást þín var Æskunnar ó mér í Fritz in Eberswalde, dann 100,1. Fritz Info. 0.32 Uhr, das Wetter in der Nacht, fällt kaum noch Regen. Bei 3 bis 0 Grad am Tage gibt es mehr Wolken als Sonne. Mehr Sonne als Wolken bei Tageshöchstwerten zwischen 8 und 11 Grad. Jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Bundesbankpräsident Welticke soll einen Urlaub auf Kosten einer fremden Bank zugegeben haben. Nach Informationen der Bild-Zeitung hat er sich nach einem Wiener Opernball von einer österreichischen Bank zu einem mehrtägigen Aufenthalt einladen lassen. Welticke steht schon wegen eines von der Dresdner Bank gesponserten Luxusaufenthalts in Berlin zusammen mit seiner Familie unter Druck. Der Vorstand der Bundesbank kommt heute zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen, um die Vorwürfe zu prüfen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts einer Vorteilsannahme eingeleitet. In der irakischen Stadt Ramadi ist es zu schweren Kämpfen der amerikanischen Marineinfanterie mit Aufständischen gekommen. Nach Informationen aus dem US-Verteidigungsministerium wurden bis zu 12 Marines getötet. Dutzende Iraker hätten eine Stellung in der Nähe des Gouverneurspalastes angegriffen. Ramadi liegt in der Nähe der Unruhestadt Falluja. Sie gilt als Zentrum des sunnitischen Widerstandes. Die amerikanische Luftwaffe griff dort am Abend mehrere Häuser an. Dabei wurden mindestens 26 Iraker getötet, unter ihnen auch Frauen und Kinder. Der litauische Präsident Paksas ist vom Parlament abgesetzt worden. Ihm werden Amtsmissbrauch und Verfassungsbruch vorgeworfen. Unter anderem soll Paksas Bestechungsgelder angenommen haben. Am 1. Mai tritt Litauen der Europäischen Union bei. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung von der 100 Stadtring Berlin, Berlin-Wilmersdorf Richtung Berlin-Neukölln zwischen Albuinstraße und Oberlandstraße in Instandhaltungsarbeiten. Der linke und der mittlere Fahrstreifen sind blockiert. Er war genial. Er wurde berühmt. Und seit 10 Jahren ist er tot. Fritz. Ein Tag für Kurt Cobain. Morgen den ganzen Tag. Und im Radio. Meiste Musik. Fritz. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Jimmy Crosta was a cosmic of mine. So I'll ditch in the yards of the gov. So can you see I'm a good man. So I'm a cup of us, Dutch me. In our seats in the yard. Tim Costa. Was a God's gear man. Zorro Nitch and Eeyore's a gub. Was a Gil's Yabba man. Was yet not a gub, yeah, yeah. Yeah, God's not. Tortoise, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Oh, you torture! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Durchdenken wir. Ich rufe die Wahltelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Hallo. Tachchen. Hi. Na, was los? Wer ist denn da? Carla. Aha. Aha, und wer ist am anderen Ende? Hm? Wer ist am anderen Ende? Janka. Guten Tag. Ja, und warum hast du gerade so angerufen? Ruf jetzt schon eine dritte Mal an. Wissen wir, ist langweilig. Aha. Und was könnte man so noch so besprechen, so um... halb eins? Keine. Ja, das ist schon mal günstig. Ja, also so gar keine Idee oder so? Nee, nicht so wirklich. Erzähl was und ich höre dir zu. Ach so. Erzähl halt nichts, das ist auch nicht so schlimm. Das ist ja auch schön. Mann, ist das langweilig. Dann erzähl was. Genau, erzähl was. Na, wenn langweilig ist, musst du noch mehr Stimmung reinbringen. Würde ich jedenfalls versuchen. Na, dann erzähl was. Was denn? Wissen wir, was den Tag macht das doch so. Irgend so ein Quark. Ja, kannst du ja nicht sagen, ist okay. Topf. Was? Topf? Kutter, dann erzähl du was mit mir. Okay. Sprich doch mal einer was. Hallo. Guten Tag. Ja, also den Tag über habe ich gar nichts gemacht eigentlich. Wieso? Schon sprich mit ja? uns, Kuttner. Sprich doch mal einer was. Wie kannst du dir das zeigen? Hallo? Guten Tag. Hi. Hi, wer bist du? Sven. Sven? Ja. Sven? Ja. Erzähl bloß Kinder was mit mir. Das macht nicht mehr Hirnschwund. Guten Tag. Hey, Joscha. Alles klar. Hallo. Guten Tag. Ja? Wer bist du? Ich bin Julia. Guten Tag, Julia. Wer bist du? Carla. Ach so, schön. Weißt du, ich habe heute den Helge Schneider-Film gesehen. Was? Den Helge Schneider-Film. Scheiße. Kennst du den? Ja, ich kenne den. Und? Der ist ein bisschen dämlich, finde ich. Hast du den schon gesehen? Ja, wo waren der letztens? Ich wurde der letztens war. Und das zeigt nicht mein Ding. Ich fand nur das Ende cool. Wen findest du cool? Das Ende. Was für ein Ende? Na, das Ende. Von dem Film. Von was? Na, von dem Film. Was für ein Film? Helge Schneider Film. Kenn ich nicht. Na, na gut, dann eben nicht. Naja, kann man nicht alt kennen. Nee, natürlich nicht. Aber der kommt halt gerade ins Kino. krass, ich bin durch. Hallo? Hallo? Jetzt aber schon wieder drei, oder zwei? Wieder drei? Zwei. Ich höre nur dich. Ja, gut so. Warte, du hast dich so gelangweilt an. Ich? Nee, ja. Nee, überhaupt nicht. Obwohl ich ja irgendwie so eine Art, so eine Sendung zu machen, nicht so toll finde. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo. Ich bin im Radio, ist ja cool. Nein, also hier ist der Jakob. Ich bin Julia. Hallo? Hä? Hallo? Hallo? Hallo? Hi? Hey, wer bist du? Hat geklappt? Hallo? Ja. Ja. Hallo. Redet nicht. Doch, natürlich. Aber ich kann ja nicht die ganze Zeit Hallo sagen. Ja, wieso? Naja, einmal reicht doch, oder? Wo ist denn der Kuttner? Der ist wahrscheinlich schon schlafen gegangen, oder? Hallo, Kuttner. Also, er ist noch da. Ja, super. Naja, ne? Ich finde die Musik doof. Hallo? Schönen guten Morgen. Wer ist denn da alles? Ja, nur ich. Sind wir zu zweit hier, oder? Denke schon. Woher kommst du? Ja, Hohenschönhausen. Ach, herrje. Ist ja nicht so lustig, oder? Hast du vorhin die Blamage mit Eminem gesehen? Der war ja nur zum Lachen. Hallo. Ja, hallo. Hatten wir schon. Aha. Du gehst zur Schule? Studierst du? Nö. Nö, gar nichts. Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Lebst du so? Was machst du Ostern? Mal kicken. Nach Afrika fahren. Nach Südafrika? Nee, Nordafrika. Kuttner kann ja auch vielleicht sein Geld verdienen. Hi, Leute. Hier, bin ich jetzt auch im Radio? Hallo. Hallo. Na, wunderbar. So, also ich bin der Florian. Ja, guten Tag, ich bin der Stefan. Der Jürgen muss immer die Hörer würden. Ja, vom Feinsten. Genau. Was ist denn euch los, Alter? Ja, weiß auch nicht, was mit dem los ist. Der stellt Leute rein und schmeißt sie gleich wieder raus. Ungefähr, ja. Ja, das ist nicht toll. Nee. Man kommt zu nix. Was ist denn das für eine Sendung überhaupt? Der unterhalte ich irgendwas. Wie unterhalte ich irgendwas? Also selbst... Nutze die Sekunden, die könnten kostbar sein. Meinst du, die kosten was? Nee. Kosten nicht kostbar. Kostbar. Na, ich kann jetzt nicht irgendein Statement loslassen, das bringt nichts. Ich weiß gar nicht, was so was kostet. Was kostet so was? So eine Sendung. Boah, schon viel Geld. Eben. Die haben schon dritte Werbung. Und Jürgen macht sich nicht mal im Kopf darüber, was er für ein Thema wählt. Jürgen sitzt irgendwo in der Ecke und raucht sich eins. Ja, das sowieso. Denke ich mal. Und der genießt es, dass wir über ihn reden. Ja. Der findet es jetzt richtig geil, der sitzt jetzt da hinten. Mein Gott. Der sitzt jetzt dahinter und denkt, mein Gott, sind die blöd. Da sind die blöd. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train. Hallo, Jetzt weiß ich, warum der gestorben ist, Jürgen. Wer ist da? Meldet sich keiner auf der anderen? Hallo. Hallo? Hi. Wer bist denn du? Tim. Du. Ich bin Georg. Wie alt bist du denn? 15 und du? Ja, auch 15. Na wunderbar. Wo kommst du denn her? Berlin. Und du? Ich auch. Wohnen da? Schönefeld. Wie? Ihre. Was? Ihre Verbindung wird gehalten. Ihre Verbindung wird gehalten. Ihre Verbindung wird gehalten. Ja, jetzt weiß ich's doch. Ihre Verbindung wird gehalten. Ihre Verbindung wird gehalten. Danke, Kuttner. Hallo? Hallo? Tach. Wer bist denn du? Wer? Was? Ihre Verbindung wird gehalten. Hallo? Hallo? Willst du einen Wein? Ja, gern. Warten für ihn. Einen hellen oder einen dunklen? Na, dunkel wäre schön. Trocken oder lieblich? Lieblich. Ah, bist du ein Weinkenner? Ja, auf jeden. Woher kommst du? Aus Berlin. Und Ost du? Ost oder West? Was? Ost oder West? West. West, mhm. Und du? Und? Frankfurt oder? Ah, ist eine Ecke, ja. Na, 100 Kilometer. Vielleicht ein bisschen mehr, plus minus. Und wie ist es im Westen? Na, da gibt's nichts Neues, also. Nee. Nee. Ja, ich glaube, da gibt's mehr neuere Sachen im Osten, oder? Na, ist klar ja nicht. Na doch. Nee, nee. Wir haben schon mehr durch als ihr. Nee, nee. Doch, doch. Ihr könnt ja froh sein, dass ihr Rosinen und so habt jetzt. Boah. Das halte ich ja für ein Gerücht. Ja? Ach, wir haben schon vor 50 Jahren Weintrauben getrocknet. Na, das glaube ich nicht. Na, aber. So weit gab es bei uns. Ja. Ja? Und du hattest kein Trabi, siehst du? So unterschiedlich. Na, brauche ich auch nicht. So unterschiedlich ist die Welt. Und kein Führerschein. Wie alt bist du? 15 und du? Ja, siehst du? 23. Immer noch. Ja. Hat sich noch nicht erinnert. Na, geht ja auch nicht so schnell. Und, was willst du mal machen beruflich? Ich weiß noch nicht. Willst du noch nicht? Na, erstmal Schule zu Ende machen und dann weitersehen so. Wie vierte Klasse bist du denn? Neunte jetzt. Neunte? Die Zeit vergeht. Hm? Die Zeit vergeht. Ja, die vergeht. Was und? Machst denn du so beruflich? Ich bin Finanzdienstleister. Aha. Wie viel verdienst du so? Oh, das ist unterschiedlich. Es richtet sich danach, was du tust. Verdienst du wenig, machst du viel, verdienst du viel. Also so im Schnitt kannst du sagen, 1.500 bis 3.000 Euro. Das hört sich doch gut an. Ja, ist es auch. Und machst du viel? Momentan nicht so, nee. Also. Könnte wirklich mehr sein. Na, mach das doch. Naja, das sagst du so einfach. Ja, musst du an das Geld denken, dann geht das schon. Ja, du musst die Kunden dazu finden. Das ist ja nicht jeder gleich, ne? Ja, das stimmt, ja. Na, siehst du? Und wenn du mal im Leben mit vielen Kunden zu tun hast, dann merkst du, wie schwer das wirklich ist. Ja. Weil es auch nicht jeder gleich, ne? Guck mal, du bist nicht so wie ich und umgekehrt. Also das funktioniert nicht schon so einfach. Da kommst du nicht so einfach ran, die Leute. Ja, hast du wohl recht, ja. Und was willst du machen später, beruflich? Ich weiß ja noch nicht. Naja, musst du doch wissen. Du musst doch gute Noten haben oder hast du schlechte Noten. Im Augenblick geht's ganz gut, ja. Naja, siehst du. Und studieren willst du vorher noch? Naja, weiß noch nicht. Ja. Naja. Und Freundin? Nee, im Moment nicht, nee. Aber Kumpels? Ja, auf jeden, ja. Naja, und die trauen sich nicht, irgendjemanden für dich anzusprechen? Naja, das ist ein scheiß Alter im Moment, also. Warum? Na, weiß ich nicht. Die Mädchen, die wollen doch jetzt immer so welche, die so älter sind, weißt du? Nicht die 15 sind, die 17 sind oder so. Und was meinst du, woher kommt das? Weiß ich nicht. Du meinst jetzt die Gleichaltrigen, also die auch 15 sind? Ja. Ja. Na, vielleicht sind die schon ein bisschen weiter in dem Alter mit 15. Meinst du? Denke ich mir. Die Statistik sagt das jedenfalls aus. Obwohl Statistiken auch lügen können, ne? Davon mal abgesehen. Ja, das können sie ja. Aber so im Gros, denke ich mir mal, ist das so. Da sind die Frauen in dem Alter immer ein paar Jahre weiter. Also egal in welchem Alter, sind immer ein paar Jahre weiter, 2-3 Jahre. Naja, das ist ein bisschen unfair, finde ich. Naja, das macht die Natur so, wie sie will, ne? Ja. Hast du eine Freundin im Moment? Nee, im Moment nicht. Nee? Nee, da geht's mir so wie dir. Gibt ja, das ist ein scheiß Gefühl, ne? Deutschlandweit gibt's ja auch viele Singles. Ja. Die trauen sich ja alle nicht. Die trauen sich ja nicht, den anderen anzusprechen. Das ist das ja. Ja, also wir können ja mal probieren, dass ein Mädchen anruft, ne? Naja, dafür müsste ja einer gehen. Meinst du? Naja, gut. Ich glaube, Kuttner kriegt jetzt hin, oder? Naja gut, 3 würden auch aufgehen. Ja, also 0331 für Potsdam 7097110, sag ich mal. But ne? Now time runs away. And so. I must hurry to say farewell to all of you. Was soll denn die Scheiße jetzt? Naja, mal so ein bisschen durchspielen. But now time runs away. And I must hurry to say farewell to all of you. Das ist Englisch. I want to thank you for listening to me. And if I may hope that I have... Mann, Kuttner, jetzt hör auf mit der Kacke. Dankeschön. Na, wir haben uns gerade so gut unterhalten. Echt? Wir haben uns Mühe gegeben, deine Sendung zu gestalten. But now time runs away. Du kriegst sogar noch Geld dafür, ja. But now time runs away. Kannst du gut Englisch? Nee, nicht so. Also ich hatte als erstes... But now time runs away. Ach so. But now time runs away. Heute noch. Ach so, konntest du das But now time runs away. Ich konnte wählen, ja. But da, now time, but genug. Now, but now, Mann, but now, auf, but now, na. But now time runs away. Die Platte hat einen Sprung. But now time runs away, and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me, and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. kannst meinen Tritt nicht hören, sacht, sacht die Türe zu. Schreib ihm vorübergehen ans Tor dir gute Nacht, damit du mögest sehen, an dich, an mich gedacht. Schreib ihm vorübergehen ans Tor dir gute Nacht, damit du mögest sehen, an dich, an mich gedacht, an dich, an mich gedacht. Nightflight. 1:04 Uhr. Hier ist eure Nachtschwester Noah.